Jetzt bin ich kalt, aber ein Geist lebt in meinen Adern. Still die Furcht, die mich beherrschte. In Stein gemeißelt, die Hülle des Menschengottes bewahrt für 1000 Zeitalter. Doch öffne die Tore meiner Hölle und ich nehme den Kampf vom Grabe aus auf. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Wie wird es jede Woche martialischer? Ja, schönen guten Abend, hallo. Ja, ihr merkt schon, die Laune ist besonders gut am Welttag des Lachens. Ja, das haben wir heute, der Weltlachtag. Ja, die Feier des Weltlachtags soll den Weltfrieden verkörpern und hat das Ziel, ein globales Bewusstsein der Brüderlichkeit und der Freundschaft durch das Lachen zu erreichen. Und das soll immer am 1. Mai sein, ja? Ja, ich meine, andere machen das durch Krawall, wir machen es lieber durch Lachen, ne? Ja, funktioniert. Ja, funktioniert, auf jeden Fall. Merkt ihr schon was davon, dass Elon Musk Twitter gekauft hat? Ja. Echt? Ja, stimmt, es sind Leute wieder da, ne? Genau, kommen wir nachher noch zu. Oh, das wird sicher lustig. Und auf Twitter genau deswegen diese wunderbare, leicht verlorene Überleitung. Auf Twitter haben wir zwei wunderbare Sachen geschickt bekommen, die direkt miteinander zusammenhängen. Und zwar einmal hier von Sean David Armitage auf Twitter. Dieses wunderbare Ding hier. Grüne fordern, Stuttgart soll diskriminierende Bilder beim Frühlingsfest verbieten. Verbieten? Aber die Grünen sind keine Verbotspartei, nicht, dass ihr jetzt wieder mit so alten, lange widerlegten Klischees kommt. Die wollen euch. Die sind gegen Diskriminierung. Die wollen euch auch den Rummel nicht wegnehmen. Der muss nur erwachsen werden, der Rummel. Wer kennt das nicht? Wir sehen hier oben gleich ein schönes Bild von den Dingen, die halt die Grünen nicht mehr wollen. Hier sehen wir ein Pferd, welches einer leicht bekleideten jungen Dame versucht, das bisschen, was sie anhat, auch noch vom Leibe zu reißen, während diese versucht, einen Baum hinaufzuklettern. Im Hintergrund kann man einen Spanner erkennen. Und auf der anderen Seite sieht man Herrn Brüderle, wie er gerade das Dekolleté einer Dame auf die Dirndltauglichkeit überprüft, nehme ich an. Und sowas, da könnt ihr euch vorstellen, sowas kann mit den Grünen zusammen nicht mehr stattfinden. Und wenn der Chris jetzt ein bisschen runterscrollt, dann sehen wir, was noch alles für abartige Dinge. Beim nächsten Bild vielleicht ein bisschen schneller scrollen, nicht, dass der YouTube-Algorithmus uns erwischt. Also hier ist eine Frau mit nackten Brüsten. Uiuiuiuiuiuiui. Und das geht natürlich auch nahtlos weiter. Das ist natürlich alles Sexismus, das ist euch klar. Ne? Also nicht, dass ich das hier für euch noch erklären muss. Oder auch hier, ja, die Frau, die da auf dem Autoscooter so aufreizend sitzt. Ja. Durch solche Darstellungen würden Frauen als verfügbare Ware dargestellt, kritisiert die Partei. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir aber vom Sexismus natürlich zu den noch schlimmeren Sachen, weil hier werden Stereotype verwendet. Ja? Ein kleines Mädchen mit Baströckchen und Hula-Kränzen. Offensichtlich hawaiianisch, ja? Aber so geht das nicht. Deswegen möchten die Grünen, dass sowas nicht mehr vorkommt und dass daran gearbeitet wird, dass die Schausteller Verträge unterschreiben müssen, die ihnen dann ihre Dekoration einschränken, damit nicht mehr solche rassistischen Stereotype wie diese Bilder, die wir gerade sehen, offensichtlich stilisierte Araber von den Klamotten her. Und was halten Sie denn von diesem, Cartoon, wo der Roboter so ein Schild reinhaut, wo drauf steht "No fun allowed"? Ich glaube, der ist rassistisch und sexistisch. Ja. Könnt ihr euch selber überlegen, ob das halt wirklich auch so ein Punkt ist, wo sich eine Partei drum kümmern sollte? Und diesen Link hier zu dem nächsten hat dann der Abi entdeckt. Der Abi, den kennt er ja, unser Schweizer Außenkorrespondent sozusagen. Und hier geht es dann auch um Stuttgart, aber schon, das ist schon 2 Monate her. Da gibt es auch ein historisches Volksfest, wo die Leute dann cosplayen, dass sie irgendwie im 18. oder 19. Jahrhundert aufs Volksfest gehen. Das Volksfest hat da den Hintergrund, dass es da irgendwie, ich glaube, eine Hungersnot gab und der König hat dann irgendwann sozusagen die Tore geöffnet und hat seine Nahrungsmittel rausgegeben für ein Fest unter den Bauern für die harte Arbeit, die sie in der Zeit der Hungersnot da geleistet haben. Und so ist dieses Volksfest entstanden und da laufen dann halt auch Leute rum in entsprechenden historischen Kostümen bis hin auch zum Königspaar. Und ja, und da sagt der Stadtrat, das sei momentan, wenn man in der Stadt der König lebe hochruft, sei das ein falsches Zeichen. Das Autoritäre habe gerade wieder Oberwasser, so Rockenbauch. Ich finde das in Europa gefährlich und auch in Deutschland gefährlich. Da ist die Demokratie bedroht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man in diesen Zeiten autoritäre Herrscher, wie es eben die Könige auch zu der Zeit waren, dass man eben klar einordnet, dass man das eben klar einordnet als nicht demokratisch. Da wäre keiner drauf gekommen, dass ein König nicht Hat er sich demokratisch dabei, ist. Das muss man einordnen. als er das gesagt hat, hat er sich da an so eine Perlenkette gefasst, Ich gehe davon die ganz aus. Kurz festgehalten. darauf wollte er den Manager des historischen Volksfests sprechen, glaube ich. Ja, was macht der Mann, wenn er erst von so Mittelalter-Sachen oder so, weißt du, so Leute, die Ritter spielen, die haben ja einfach, die haben ja, also weiß man ja, dass die, vor allem in den Kreuzzügen und keine Ahnung, also wenn, da muss man auch mal, da muss die grüne Jugend mal auf ein Mittelalter-Treffen einmarschieren und mal sagen, so. Und weiter jetzt nicht. Ich hätte gerne Tribünenplatz dafür. Ah, ja. Wer hat's verboten? Die grünen Idioten. Wer da war dabei? Die grüne Partei oder so ähnlich geht, glaube ich, der Spruch. Ein historisches Volksfest, ihr Trottel. Aber die Demokratie muss gerettet werden. Vor den historischen Volksfesten. Ja, zum Beispiel von Natascha Strobel. Das ist hier noch Nachbeben von der Wahl in Frankreich. Und da sagt die Frau Strobel, wieder einmal retten linke Wähler unterstrich innen die Demokratie. Wieder einmal werden die Neoliberalen nicht begreifen, dass sie das Problem sind. Wieder einmal werden schlaue Analysten aller 45% der Wähler unterstrich innen sind dumm. Oh mein Gott, wie ist das wirklich? Dominieren. Ewig geht das nicht gut. Der liebe Gott soll einen für alle bewahren, was gerade noch Glück ist. Tante Jolesch. Kenne ich nicht. Interessiert euch jemand? Aber ja. Nee, tut mir leid, das ist vielleicht so ein österreichisches Ding. Wahrscheinlich, ja. Der liebe Gott. Ist aber nicht sehr progressiv, Frau Strohl. Ja, und dann gab es hier noch eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Expertinnen Mareile und Frau Brockschmidt. Ob man nach den ersten Zahlen muss man dennoch direkt fragen, was können über 40% so gestört sein und Rechtsextreme wählen wie? Und Frau Brockschmidt sagt, Menschen wählen Faschisten nicht, weil sie gestört oder dumm sind. Pathologisieren ist kontraproduktiv. Ja, dann gab es hier eine große Diskussion darüber, wie man jetzt irgendwie als geisteskrank irgendwie bezeichnen kann. Gestört ist umgangssprachlich absolut verständlich. Abgesehen brauche ich kein, auch im Umgang mit pathologischer Seelenlage in Klammern vormals betroffene zweier relevante Erkrankungen. Das ist dieses Ding von wegen, ja, wir Alter. erzählen einfach mal öffentlich allen Leuten, dass wir irgendwelche Psychoprobleme haben und wundern uns dann, wenn die Leute uns ärgern wollen, ist das aufs Brot schmieren. Ja. Aber Frau Brockschmidt ist auch betroffen, meint sie. Schade, hätte mich gefreut, wenn du dich inhaltlich damit auseinandergesetzt hättest. Ich bin genauso betroffen wie du. Trotzdem kann man bestimmte gesellschaftliche Phänomene internalisiert haben. Gibt ja genug Texte dazu. Schlaue Texte. Ja, es gab ja letzte Woche, hat es ja schon beworben, auch diesen Space, wo die ganzen Herrschaften da vertreten waren. Oh, ich habe doch nicht die Zeit dafür gefunden. Ich Naja, ganz hab's mir traurig. Du hast angehört. dir Ja, angeguckt, ich hab's mir okay. angehört, ja. Also ich konnte nicht mehr mit meinem eigenen Account reingehen, weil Zufall, wie auch immer, das war irgendwie nicht möglich. Ja, Sowas aber wahrscheinlich, auch. wenn du von Leuten, die das organisieren, geblockt bist, kommst du gar nicht rein. Ja, kann sein. Aber es gab so ein paar Leute, die das gesagt haben, aber ich habe es dann halt mit dem hier Inkognito-Fenster einfach getan. Und es war genauso, wie man sich das vorstellt. Also, es war so eine komische Mischung aus, wir zählen die ganze Zeit einfach nur irgendwelche Namen auf von Leuten, die wir toll finden, die ja dazu schon was gemacht haben, was man sich unbedingt angucken muss. Und was ich ganz besonders toll fand, war, dass hier die nach vom ZDF, diese Dame war ja auch noch mit dabei. Hier, wie heißt sie? Die Frau Diekmann. Und ne, die und die Strobel, die waren beide ganz vorne mit dabei, sich darüber aufzuregen, wie frech und gemein doch die Leute alle sind und dass sie irgendwelche Kampagnen fahren würden und so. Und ich bedenke, ja geil, die Strobel mit ihrem Ding gegen den Böhnert wegen 3 Likes. Und hier die Diekmann gegen den Maaßen, was ich auch für ein Hitpiece halte, also was sie da damals gegen den Maaßen gemacht hat. Wo sie es ja auch versucht hat, so hinzustellen, als wäre es einfach eine anerkannte Tatsache, dass der Typ rechts wäre. Und dass er quasi einen Faschist, einen Verfassungsschutz geleitet hat. So, das war ja der Tenor von diesem Beitrag, den sie da gemacht hat. Und na, die beschweren sich darüber, dass andere Leute die Leute irgendwie ins schlechte Licht drücken wollen und irgendwelche Kampagne gegen die fahren. Ja. Das ist nicht schön, das sollte man auch nicht machen, auch nicht gegen diese Leute. Aber es sind natürlich wieder genau die richtigen Leute, die sich darüber beschweren, ne? Projektion halt. Wir machen das von früh bis spät und beschweren uns darüber, wie die anderen Leute das machen. Ja. Und dann haben sie noch ein Buch empfohlen, was ich mir die Woche über auch durchgelesen habe. Da kommen wir aber später nochmal zu. Da werde ich euch dazu nochmal was sagen. Und zu diesem ganzen Gerede über psychologische Probleme, was die Herrschaften da ja gerade eben auch hatten, ist hier ein ganz guter Artikel auf Englisch allerdings erschienen: Mental Illness Doesn't Make You Special. Und hier geht es um so eine Influencerin, die also die ganze Zeit irgendwie in der Weltgeschichte rumreist und alle möglichen Sachen macht und nach Los Angeles gezogen ist, um Schauspielerin zu werden oder was weiß ich nicht was. Und halt sich als neurodivergent bezeichnet. Und das sei wohl jetzt so ein Buzzword, was viele Leute jetzt benutzen. Und die wollen das halt jetzt so darstellen, dass dass man halt ganz besonders speziell und ganz besonders toll ist, weil man halt damit dann irgendwie leben muss, mit so einer Bürde. Und also es geht überhaupt nicht mehr darum, irgendwelche Sachen zu hinterfragen oder so. Oder sich da zu verbessern oder irgendwas. Oder da irgendwie von wegzukommen von solchen Krankheiten. Sondern das ist halt einfach nur noch so eine Urkunde. Ich bin hier, ich bin ganz besonders interessant, ich bin ganz besonders, ja, was Besonderes halt eben. Und ja, und ich mache alle möglichen Sachen. Ich bin privilegiert ohne Ende, aber ich reg mich drüber auf, dass ich hin und wieder mal Albträume habe und was weiß ich nicht was. Und das mag ja auch belastend sein und solche Sachen, aber es ist einfach dieses komische Ding, dass man aus so einer Sache von wegen, dass man Sachen nicht stigmatisiert, was ja richtig ist, ne, schreibt der Artikel hier halt eben auch, dass es richtig ist, dass man halt Sachen nicht stigmatisiert, aber irgendwie sind wir halt von diesen Sachen nicht stigmatisieren und darüber reden gekommen auf, es ist alles wunderbar und ganz besonders toll und wir reden über nichts anderes mehr, weil uns das ja so unglaublich speziell macht und so, ne? Ich denke, wir sehen hier halt eine neue Kategorie der Identitätspolitik eröffnet werden, Ja. sozusagen. Wir sehen dabei zu, wie Geisteskrankheit in Zukunft oder sagen wir es freundlicher, mentale Probleme in Zukunft zu einem Teil deiner Identität werden und dir Punkte auf der Skala geben. Das Also ist, glaube ich, nicht wenn mehr, du da sind eine wir schon an dem Punkt. Ja, also ich sage ja, wir sehen, wie das jetzt eröffnet wird. Ja. Also wie das jetzt durchgedrückt wird, wieder mal von oben, dass das halt auch ein Teil davon ist. Und ich finde den Titel hier gleich super, weil natürlich macht es dein Leben schwerer und du hast es vielleicht in manchen Belangen vielleicht als Depressive anders als jemand, der halt optimistisch ins Leben gehen kann. Ja, aber es macht dich dadurch nicht besser und nicht tapferer und nicht irgendwie. Klar, es ist schön, wenn die Leute auf dich Rücksicht nehmen, aber ein Recht darauf hast du auch nicht. Was da jetzt gemacht wird, öffnet halt wieder auch Missbrauch Tür und Tor, weil wenn du nicht mehr benennen kannst, wie im Fall Zoe Quinn, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der psychischen und emotionalen Missbrauch ausübt auf eine Person, weil dir das verboten ist, weil dann halt Schilde um diese Person rumstehen. Sie ist weiblich, sie ist neurodivergent, sie ist was weiß ich, BIPOC oder Lesbian oder Polyamorous oder irgendwas. Es werden immer mehr Schilder aufgestellt, die die Kritik abwehren sollen. Ja, und dann ist es wohl auch so gewesen, dass diese Influencerin geradezu Ärztehopping betrieben hat, um jemanden zu finden, der ihr die gewünschte Diagnose gibt. Also so ein Zeug halt eben. Ne? Also, und da merkst du halt schon, ja, also die Leute wollen das ja. Also die haben das Gefühl, dass sie irgendwie, ja, also was haben, irgendwie was, in ihrem Fall war das irgendwie Autismus oder so, was sie irgendwie haben wollte. Und suchen sich dann Leute, die das bestärken. Ja, in Die anderen ihnen einen Zettel Fällen geben, denken die damit sie Leute, gehen. sie sind ein Junge und suchen sich jemanden, der sie so weit bestärkt, bis sie sich Teile des Körpers amputieren lassen. Ja, das auch. Was ich mir halt auch immer wieder denke bei den Leuten ist, also jetzt diese Influencer und zwar nicht, aber diese Leute, die ja einem dann auch noch die Welt erklären wollen, ne? So wie die beiden Damen, die wir gerade eben hatten. Dass ich mich dann da halt ernsthaft frage, so, ja, ihr geht die ganze Zeit irgendwie damit hausieren, dass ihr irgendwie Probleme mit eurer Wahrnehmung habt. Ne? Und dann wollt ihr mir aber die Welt erklären. Also das passt auch nicht so richtig zueinander. Also das können sie natürlich gerne machen, aber die sollten sich dann vielleicht auch mal selber hinterfragen, ob das überhaupt alles so ist, wie sie halt meinen. Ne? Wenn sie auf der anderen Seite ja schon selber zugeben, dass sie da ja irgendwie Probleme haben. Aber das ist dann wieder. Alles total objektiv und vernünftig, oder wie? Also. Erinnert mich ein bisschen an den Mad Max, den sie neulich bei ZDF gezeigt haben. Habt ihr das vielleicht gesehen? Fury Road oder so? Wo dann am Ende das, oder am Ende, ja im Prinzip das schwerst mehrfach behinderte Baby an der Spitze der Gesellschaft gestanden hat. Sozusagen. Und der stärkste Mann da eben, ja, eben relativ weit unten war oder so. Also das war also auch so eine Umkehrung der Reihenfolge sozusagen. Den hast du jetzt erst gesehen, Mamon. Ja. Da war ich dreimal im Kino. Ich Das bin war nicht der so ein letzte Film, der Filmtyp, mich echt richtig weggehauen hat. Dreimal Dolby Atmos. ne? Ja, ganz nett. Viel schönste Ach, Sprache. ja. Ja, und Und genau den wollte ich in dem Zusammenhang eben auch erwähnen. genau, Lustig, wie das dann passt. habe ich den Weil nächsten Film auch wieder bei rausgesucht. ihm wird nicht Drogensucht oder mentale Probleme oder so. Das wird alles nicht akzeptiert von der Im Gegenteil, es Öffentlichkeit, wird dann von den negativ Medien. ausgelegt. Ne? Es wird ihm negativ ausgelegt. Aber hier auf der anderen Seite möchte diese 14-Jährige mir erklären, wie die Welt funktioniert, obwohl sie halt mit sich selber genug Probleme hat. Super. Ja, für Echte die Leute, die 14-Jährige. nur zuhören, hier geht es jetzt um den Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard, der ja jetzt schon seit einer Woche oder so im Gange ist. Und da gab es ja jetzt auch eine psychologische Gutachterin, die da jetzt letzte Woche ausgesagt gesagt hat über den Zustand halt von der Frau Heard. Und das war ja schon ziemlich krass auf jeden Fall, was sie da meinte. Also und das schreibt jetzt ZDF halt eben auch, die Sachen. Also Persönlichkeitsstörungen hat die halt eben nach dem, was die Gutachterin meint. Und die hat das auch ziemlich stark ausgeführt, warum sie da jetzt halt im Zusammenhang mit der Dame da auf diese Diagnose gekommen ist. Und nochmal auch erklärt, also was so eine Diagnose überhaupt ist und nach welchen Kriterien man da irgendwie vorgeht und so. War ziemlich interessant, wenn man sich für sowas interessiert. Hab ich jetzt so kompakt auch noch nicht gehört. Ja. Ja, gibt es da auch verschiedene Formen persönlicher Störungen? Also mir sagt das jetzt so richtig Ja, gibt nicht, was verschiedene gibt es Formen, denn wie eine Schizophrenie oder so drin, oder weiß ja nicht so genau. Nee, die hat, was hat sie? Borderline, Narzissmus, Okay. solche Sachen sind da eher angeklungen, würde ich sagen. Passt aber auch sehr gut zu ihr. Auch halt die Auswahl ihrer Männer. Also einen Asperger und hier jemanden, der sowieso schon Probleme irgendwie mental Elon hat, meinst du weiter. jetzt, ne? Mit Elon Ja. Musk war sie auch mal Ja. zusammen, ja. So wusste ich auch Und gar da nicht. gibt es auch lustige Bilder, wo Elon Musk Pfeilchen hat, praktisch. Okay. Aber er hat Oh, nie muss. was dazu gesagt. Also. Ist eine Treppe runtergefallen, Ja, denke ich auch, gegen die normal. Tür gelaufen. Eben. Und halt alles, was diese Frau in dem Prozess von sich gegeben hat und auch in den, also wenn du die Testimonials von den Polizisten hörst, die da vor Ort waren, als das passiert sein soll. Das klingt für mich als jemand, um das jetzt nochmal aus dem anderen zu holen. Ich bin auch betroffen von so einer Partnerschaft gewesen, habe ich ja schon öfter mal erzählt. Und da hat auch keiner geglaubt, dass die nette junge Dame in Wirklichkeit ein zähnefletschendes Hast du Monster ist, das? das dir bei lebendigem Leibe die Haut runterreißt, wenn sie möchte. Und ich schätze Frau Hört sehr ähnlich ein. Es gibt ja dieses Love-Bombing-Konzept, dass man halt jemanden so schnell wie möglich und so unglaublich wie möglich umgarnt, bis der dann halt sich mit seinen eigenen Problemen und all seinen Ecken und Kanten zum ersten Mal sozusagen richtig wahrgenommen fühlt und aus diesem wohligen Gefühl halt auch nicht mehr raus will. Und dann kommen die Krallen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das hier beim Herrn Depp genauso gelaufen ist. Und ich finde es gut, dass wenigstens, und wenn es nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür bringt, Frauen mögen vielleicht die Gewalttäter nicht großartig in der Ehe sein, obwohl das bei ihr ja durchaus auch zur Rede steht. Aber der psychische Missbrauch, und das wird immer ausgeblendet, wenn es um diese Partnergewaltgeschichte geht und dieses Missverhältnis bei psychischem Missbrauch, das meiner Meinung nach besteht, nicht, dass Männer nicht auch psychisch missbrauchen würden, aber Frauen tun das halt ebenso, mindestens. Ja, es gibt ja auch diesen, das haben sie jetzt diese Woche auch vorgespielt, aber man kannte das ja schon länger, diesen Audiomitschnitt, wo sie ihm ja quasi sagt, so, ja, dann geh doch vor Gericht, so, erklär doch den Leuten mal hier, dass du ein Mann bist und Opfer von häuslicher Gewalt. Und das haben sie da ja jetzt vergangene Woche auch vorgespielt, den Ausschnitt. Und ja, haben hoffentlich da mal ein paar mehr Leute gehört. Und die Berichterstattung in Deutschland ist auch so ein bisschen geschiftet, muss ich sagen, weil die ersten Tage war es auf jeden Fall. Da haben sie sich eigentlich darauf konzentriert, was er irgendwie für ein Drogenheini ist und so. Und wie komisch er irgendwie drauf ist, weil man muss ja auch noch dazu sagen, es geht ja im Endeffekt um diese Verleumdungsklage, die er da ja gegen sie führt, weil sie sich ja in der Washington Post, was glaube ich, da irgendwie zum großen Opfer stilisiert hat und da auf dieser MeToo-Welle irgendwie surfen wollte. Und da irgendwelche Anschuldigungen gegen ihn vorgebracht hat. Und ja, also krasser geht's ja nun echt nicht, ne? Was jetzt so das Gefälle zwischen dem, was tatsächlich Sache ist und dem, was da irgendwie veröffentlicht und gefeiert wird, ne? Weil die hat ja auch irgendwie so einen Ambassador-Posten da irgendwie gekriegt von, weiß nicht mal, ob das UN-Frauen war oder irgend sowas. Wo die dann irgendwie gesagt haben, ja, hier unser Aushängeschild, die schlimmen strukturellen Probleme und bla bla bla, ne, also. Ja, und ich habe ihn gehört, wie er erzählt hat, was er eben so ausgehalten hat, oder was er da für ein komisches, blödes Spielchen hatten, so nach dem Motto, ja, dann hau doch zu oder so. Und dann hat er eben zugehauen. Und dann hat er nochmal die andere Wange hingehalten, hat sie auch zugehauen oder so. Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen das Gegenteil eben von dem, was man so, oder ja, was normalerweise zu MeToo führt, sozusagen. Also der hat sich da einiges gefallen lassen, einfach in der Sorge auch. Denke ich mal, dass er dann eben sonst Ärger kriegt, wenn er sich das nicht gefallen lässt, ne? Dass er dann sonst der Gewalttäter ist oder so. Ich fand es besonders lustig, dass sie sich beschwert hat, dass er ihre Karriere behindert hätte. Ach Gott. Und er dann gesagt hat: Mädchen, was glaubst du, wie du die Rolle in Aquaman gekriegt hast? Aber auch, dass sie zum Beispiel persönliche Freunde von ihm dann dahin zuziehen, Das war irgendwie ein Maler, den er gefördert hat. Und dann hat die gegnerische Anwältin den wirklich so darstellen wollen, als sei er gekauft. So, ja, sie wohnen in dem Penthouse. Ja, sie kriegen Geld von dem für ihre Bilder und so. Ja, die sind seit der Kindheit Freunde, diese Leute. Ja. Und sie versucht das irgendwie so zu drehen, als ob das ein gekaufter Zeuge wäre. So. Es ist wirklich, boah. Ich habe mir, also im Chat meinte eben der Hinkelstein, die Aussagen von ihr kommen ja erst noch. Und da habe ich weiß gar nicht, ob ich mir das angucken kann. Naja, so eine Schlangennummer. Ich habe irgendwo in der Überschrift gelesen, dass ihre Anwälte schon verzweifeln oder so, aber das habe ich jetzt noch nicht genau verfolgt. Ich weiß nicht. Wenn es eigentlich genauer weiß, kannst du dann erzählen. Ja, er hat auf jeden Fall schon ein paar komische Ausbrüche da irgendwie gehabt. Vor Gericht dann. Ja. Ja, ist auch richtig. Das kommt ja normalerweise nicht so gut an. Wir leben ja in MeToo-Zeiten und ja, Gerichte sind vielleicht vorbelastet. Oh, Julia Schlamm. Können diese Augen lügen? Können diese Füße fremdgehen? Ich weiß gar nicht, ich sehe es noch nicht im Streamfenster. Ah, die Augen sieht man, du musst hier ein bisschen. Oh ja, nein, nicht das ganze Gesicht. Diese Augen. Du warst lange nicht mehr bei uns zu Gast, Julia, aber wir sagen willkommen zurück. Sieht ja schon fast erwachsen aus, ne, die Julia? Ein bisschen das erwachsen, wollte ich sagen. Das war eines der vergiftetsten Komplimente, die ich in meinem Leben habe. Ja, die Julia verlässt die Vertrauensgruppe der Linken. Ganz ehrlich, wir waren naiv, sagt sie. Und es geht hier um diesen kleinen Skandal oder großen Skandal oder wie auch immer innerhalb der Linksfraktion. Es gibt da gegenseitige Beschuldigungen von sexuellem Missbrauch. Natürlich dementsprechend auch Beschuldigungen, dass Leute weggeguckt haben. Vor allem geht es da um die Frau Wissler aus dem Vorstand. Zum Beispiel sagt die Frau Schramm, was ich vorher auch nicht wusste, dass der Mann von der Herr Wissler, von der Frau Wissler irgendwie oder der Lebensgefährte von ihr was mit einer Minderjährigen hatte und sie das irgendwie, sie hat sich da zwar getrennt, aber es sind keine parteirechtlichen Konsequenzen daraus entstanden. Also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig auch. Da muss ich ihr Recht geben, aber sie sagt halt natürlich auch wieder Hanebüchen im Blödsinn. Sie sind von der Piratenpartei zur Linken gewechselt. Welche Erfahrungen mit Sexismus machten Sie dort? 2012 haben wir uns beim internationalen Treffen der Piraten in Prag zum ersten Mal unter Frauen getroffen. Ich hatte damals meinen ersten Shitstorm hinter mir und langsam begriffen, wie Sexismus in voller Montur aussieht. Es kam ein wütender Parteigenosse in unser Frauentreffen und schrie herum. Wir warfen ihn hinaus. Der Mann wurde ein wichtiger Politiker in Tschechien. Bei den Piraten war alleine schon die Gründung von Frauengruppen ein Skandal. Ernsthaft? Chris, du als alter Pirat, hast du mal an so einem Aufstand gegen Frauengruppen teilgenommen? Nee. Ja, aber nur mit Holzbein. Wobei, ja, also diese Geschichten, die sind schon relativ kritisch beäugt worden. Das ist wohl wahr, weil man natürlich in solchen Fällen die Leute ja halt eben auch fragt, warum braucht ihr eure eigene Abspaltung? Und warum braucht ihr geschlossene Türen, um da irgendwelche Sachen zu unterhalten? So, ne? Das ist hier entweder, vor allen Dingen haben die Leute ja auch damals eigentlich argumentiert mit diesem Ding von wegen, wir wollen doch, dass so Geschlecht nicht so wichtig ist. Ne? Also warum braucht ihr denn dann eure eigene Gruppe? Das ist schon so gewesen, dass die Leute das gesagt haben, aber natürlich nicht jetzt so, wie sie das da jetzt irgendwie darstellt, dass die Leute da rumbrüllen. Und irgendwie nur, Patriarchat, ich muss nur Patriarchat aber erhalten hier, oder so, was da jetzt irgendwie so mitschwingt. Sondern es ist halt so gewesen, ja, dass die Leute absolut nicht begeistert waren über diese Idee, dass wir jetzt irgendwie lauter Mailinglisten und lauter Abteilungen da irgendwie einrichten, weil irgendwelche Leute meinen, sie wären lieber unter sich. Und das sehe ich auch bis heute so. Dass diese ganzen Frauenorganisationen innerhalb von den Parteien sehe ich sehr kritisch. Ne? Also finde ich überhaupt nicht prima und toll. Und ja, kommt ja auch jede Menge Grütze da raus, wo man sich dann irgendwie fragt, bei vielen Parteien, ob das überhaupt mit dem ja, Partei, was man eigentlich erwarten würde, an Ausrichtung von so einer Partei, sich damit überhaupt deckelt. Aber ja, man war ja dann schon unter sich und hat sich das dann halt so überlegt. Und dann wird das halt überall hingetragen, ne? Und das hatte ich auch schon mehrfach gesagt, dass zum Beispiel bei mir in Niedersachsen oder in Brandenburg, da sitzt ja da zum Beispiel in diesen Frauenorganisationen auch die Linkspartei mit drin, ne? Neben der CDU, neben der FDP. Und die, ja, sind da halt eine Interessengruppe dann. Und da frage ich mich dann halt wirklich, wie das geht. Weil ich nämlich sagen würde, jetzt so, wenn mir jetzt jemand von den Linken über den Weg läuft, und das ist jetzt ein Mann, dann denke ich mir ja nicht, dass ich mit ihm jetzt besonders viel gemeinsam habe, weil der auch ein Mann ist. Aber das scheint scheinbar bei diesen Na, Frauengruppen nicht der wie Fall zu hängt sein. da? Ja. Aber Aber muss ich ja daran denken, dass ich ja früher, wo ich gerade sage, Linke und Männer und so, die an mir gehen kommen, früher war 1. Mai in Hannover immer der Tag, wo Dieter Dehm mir über den Weg gelaufen ist. Aber ja, heute ja nicht so viel anderes zu tun, als da wieder. Und ich weiß noch nicht, ob der noch jetzt groß unterwegs ist, jetzt wo er da abgesägt wurde in der. Er ist ja jetzt nicht mehr Bundestagsabgeordneter, der Dieter Dehm. Aber normalerweise, wenn irgendwelche so Straßenfeste oder sowas sind, in so eher linken Vierteln von Hannover, dann triffst du dahin Dieter Dehm auf jeden Fall immer. Ich Ja. finde die Theorie von Chrissy im Chat ganz interessant, dass Julia der Antichrist ist. Wenn man eure Bewegungen auf der Zeittangente verfolgt, könnte man die Meinung haben. Könnte schon gut sein, ja. Ja, aber ich muss da fairerweise nochmal sagen, dass wir Julia Schramm ja auch schon mal bei uns im Chat hatten und sie eigentlich ganz freundlich war, ne? Also das muss ich auch nochmal sagen. Zumindest hier bei uns im Chat, als wir uns ihren Piratentalk über Marxismus angeschaut haben, den sie da vor ein paar Jahren gehalten hat. Da war sie auf jeden Fall ganz zahm. Gab es bei der Piratenpartei sexuelle Übergriffe? Ja, ein zentraler Grund, warum ich aus der Piratenpartei ausgetreten bin, war ein Fall sexualisierter Gewalt, den ich mitbekommen hatte. In der Linken bin ich dann auf ein wesentlich ausgeprägteres Verständnis von Sexismus und patriarchaler Gewalt gestoßen. Inwiefern? Bei der Linken gibt es ganz selbstverständlich quotierte Redner in den Listen. Quotenregelung in der Bundessatzung ist ein Frauenplenum mit Interventionsmöglichkeit verankert, ist tagt regelmäßig bei Parteitagen. Und das hilft gegen sexualisierte Gewalt. Bist du dir sicher? Quoten und Gremien oder was? Ja, das ist sexualisierte Gewalt, aber das will sie halt nicht wahrhaben. Das ist strukturelle Unterdrückung. Also. Aber das ist ja wieder alles gut, weil Frauen. In Bayern wurde im Oktober 2021 ein solches Frauenplenum für Männer geöffnet. Dadurch saß der Stadtrat aus Nürnberg, der mehrere Übergriffe bezichtigt wird, als Zuhörer in jener Runde, die sich über den Schutz vor eben diesem Stadtrat austauschen wollte. Wie kann das passieren? Das müssen Sie die Bayern fragen. Ja, dann melde ich auch mal Zweifel an. Oder möchte mal wissen, was als erstes da war. Die Anschuldigung oder ist der sich damit reinsetzen wollte. Also. Naja, dann fragen Sie halt. Gleichzeitig gilt die Unschuldsvermutung. Wie gehen Sie damit um? Es ist eine politische Entscheidung zu sagen, äußern Betroffene Vorwürfe sexualisierter Übergriffe, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sie sich das nicht ausdenken und es werden Maßnahmen zu ihrem Schutz ergriffen, Freistellung des Beschuldigten, Rückzug aus Sitzungen, Entzug der Möglichkeit einer Kandidatur, also des passiven Wahlrechts sind Ja, Möglichkeiten. wenn es Die weiter Hürden nichts für ist. solche Maßnahmen müssen aber hoch sein, damit sie nicht instrumentalisiert werden. Wie soll Ja, das denn gehen? gar Wenn nicht. dann die Christina aus der Kreisleitung sagt, der hat mich unsittlich angeguckt, wie willst du denn dann verhindern, dass das instrumentalisiert wird, Julia? Ja, oder es läuft halt so, dass man die Leute schützt, die in der eigenen Peer Group drin sind. Ne, die sind über jeden Zweifel erhaben. Und die Leute, die da nicht drin sind, gegen die man irgendwie schießen kann, die sich nachher auf den Listenplatz setzen oder weiß ich nicht, was tun wollen, bei denen schaut man dann genau hin. So wird es wahrscheinlich laufen. Was ich auch ganz genial finde, und das beobachten wir ja schon seit Jahren, dieses Phänomen, dass man so Sachen einfach sagt, ne, man zählt irgendwelche angeblichen oder tatsächlichen Probleme auf, sowas wie ja, Sexismus, hier Gewalt und so. Und das ist dann alles, das ist das Argument quasi, was man bringt. Und da erwartet man dann, dass die Leute dann einfach die Lücken einfüllen und am Ende hinten rauskommt, ich muss die Linken wählen, weil und deren Ideologie hier einfügen, weil das ist ja das, was dann dagegen hilft. So. Und was ist die Realität? Die Realität ist, ganz ehrlich, wir waren naiv. Ja, das kannst du dir auf die Stirn tätowieren, Julia. Wenn je mehr ihr von eurem Scheiß durchgesetzt kriegt, desto mehr könnt ihr hinterher sagen, ganz ehrlich, wir waren naiv. Sie sprachen vom Kulturwandel. Ich bin der Linksjugend sehr dankbar, dass sie dafür sorgt, im Umgang mit Sexismus und sexualisierten Übergriffen neue Standards zu setzen. Ich bin ja auch in der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin aktiv. Auch dort gab es einen sexualisierten Übergriff, die Betroffene erstattete Strafanzeige, der Aktivist wurde als Sprecher abgesetzt. In der jüngeren politischen Generation gibt es eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber sexistischem Verhalten, für die ich dankbar bin. Das ist nichts weiter, als dass Frauen eine Säge in die Hand bekommen. Mit dem Hinweis, sie können jeden absägen, den sie absägen wollen. Sonst ist das nichts. Aber macht mal. Hinterher, wie Chris gesagt hat, könnt ihr dann sagen, ja, wir waren irgendwie naiv, wir hätten nicht gedacht, dass Frauen das in dem Maße ausnutzen, was wir da gemacht haben. Wieso eigentlich waren die so immer noch naiv? Die Das bleibt auch weiß sie naiv. natürlich nicht, weil sie so naiv ist. Also ja. Inception. Ja, Julia Schramm, meine Damen und Herren. Das Bild sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja geil. Die Lunte am Controller. Experts Oh Mann. warn about rising extremism in gaming. Und dreimal dürft ihr raten, wo dieser Extremismus herkommt. Ja, von rechts, woher sonst, wo aller fucking Extremismus herkommt. Dachte schon Gebt mir von ein oben oder unten. G. Nein, nein, nein. Ich war auch Nicht? völlig überrascht, aber in diesem Artikel scheint man das böse G-Wort vollständig verschlafen Don't zu say haben. gay, my gate. Don't say gay, my gate. Naja, also das klingt echt fast. Also ich habe extra geguckt. Also angeblich hat Peter Allen Clark den Artikel geschrieben. Ich hätte gedacht, das ist eine Übersetzung von irgendwas von Mick Prinz oder einem von den anderen von der Amadeo-Kahane-Stiftung. Forscher haben herausgefunden, dass Rechtsextreme im Gaming zunehmend präsent sind. Ne? Und Spiele nach Plattformen sind so groß geworden und ganz wichtig. Und das hat für massive Möglichkeiten zu der Rekrutierung und Organisierung durch extremistische Gruppen geführt. Es gibt einen Bericht des Extremism and Gaming Research Network, der sagt, dass innovative Bemühungen zur Prävention und Bekämpfung von gewaltbereitem Extremismus in Gaming-Räumen fast nicht nachweisbar sind. Wofür geben wir dann das ganze Geld aus? Wellplayed Democracy, keinen Die Pixel machen in das den einfach so gut, diese Beeinflussung, dass das nicht nachweisbar ist. Müssen wir noch mehr Geld ausgeben, um es ja nicht nachweisen zu können. Extremismus und Spielen ist eine wachsende Bedrohung, sagte Alex Newhouse, der stellvertretende Direktor des Zentrums für Terrorismus, Extremismus und Terrorismusbekämpfung, letzten Monat bei einem Vortrag auf der Games Developers Conference. Spiele werden zunehmend sozial. Diese sozialen Haken bieten die Strukturen und die Infrastruktur für Extremisten, um ihre hasserfüllten und extremen Ideologien zu organisieren, zu mobilisieren und zu verbreiten, sagte Newhouse. Was passiert? In Spielen, die von Militärshootern wie Call of Duty bis hin zu offenen kreativen Umgebungen wie Roblox reichen, verbreiten extremistische Gruppen beleidigende Botschaften und pflegen Beziehungen. Ich erinnere an diese Studie von vor ein paar Wochen, wo die Leute gesagt haben, ja, wir wollten das auch nachweisen, aber irgendwie spielen die Leute da nur Spiele auf diesen Plattformen. Wir konnten irgendwie nicht nachweisen, dass sie da groß jemanden rekrutieren oder Netzwerke knüpfen, aber gut. Experten haben festgestellt, dass Spiele aufgrund der kooperativen, anregenden Erfahrungen, die sie bieten, einzigartige Beziehungen schaffen können. Freundschaften sind enger, langlebiger und bilden sich schneller als in anderen Bereichen des Internets. Ja, weil die Leute halt was gemeinsam haben. Aber nicht, weil das die Wiederauferstehung von Adolf Hitler ist, die sie anstreben, sondern weil sie gerne zusammen Videospiele spielen. Hättet ihr bei Gamergate mal genau hingehört, statt nur zu hören, was ihr hören wolltet, dann hättet ihr gehört, wie die Leute gesagt haben, lasst uns bitte in Ruhe zusammen unsere Spiele spielen und geht uns nicht auf den Sack. Aber das wolltet ihr natürlich nicht hören. Oh, jetzt habe ich doch Gamergate gesagt, verdammt. Es sei relativ einfach, Anzeichen von Neonazis und rechtsextremen faschistischen Gruppen auf Roblox, Discord und Steam zu finden. Ja, das hatten wir auch schon. Diese paar ewig gestrigen Leute gibt es in jedem Verein. Und wenn, ich meine, Steam hat zig Millionen User weltweit, dass da auch ein paar Nazis dabei sind, geschenkt. Und da nicht alle Länder über so ein rigoroses System bei Nazi-Symbolen verfügen wie wir, ist das für die vielleicht sogar legal. Oh, imagine my shock, es gibt Nazis da draußen, die gerne irgendwie Himmler-Cosplay machen. Imagine my shock, ja, aber diese Leute sind nicht die mächtigen Netzwerker, die auf World of Warcraft irgendwie eine Untergrundarmee aufstellen. Entscheidet euch doch mal für irgendwas. Ja, und dann kommen die üblichen Zahlen. Die Anti-Defamation League sagt, dass 53% der Spieler schon mal diskriminiert wurden. 23% der Spieler sagte, er sei Diskussionen über die Ideologie der weißen Vorherrschaft ausgesetzt. Aber nicht im Spiel oder was diskriminiert, ja. 53% sind im Leben schon mal diskriminiert worden. Vermute ich jetzt mal so. Das ist wirklich. Und natürlich gibt man praktisch zwischen den Zeilen zu, dass man die Spielefirmen in die Ecke drängt, indem man ihnen sagt, ja, das kommt von euren Spielen oder es kommt von euren Chats. Aha. Da müsst ihr vielleicht eins davon irgendwie ändern, ne? Wisst ihr ja, wie das läuft. Ja. Tja. Wir wissen auch, dass Videospiele einfach nicht über die Ressourcen verfügen, um gezielt Anti-Terror-Teams aufzustellen. Oh, Anti-Terror-Teams. Ihr habt sie nicht mehr. Hagen! Alte ja. Socke! Der Schüren? Hagen ist wieder da. Der Schüren? Elon hat nicht nur schöne Folgen. Eigentlich ist es eh albern, so zu tun, als würden Leute spätestens seit Gamergate nicht ganz genau wissen, wie das alles funktioniert. Ach doch, Schlafschafe. Heute noch so tun, als sei das alles so verlügt. Was denn jetzt funktioniert? Für die eigene Agenda. Oder sieht absichtlich weg. Und ja, es ist so einfach. Freedom of Speech ist Essex and Games Journalism rebranded. Change my mind. Fand ich zauberhaft. Wenn so Leute fast es verstanden haben. Ja, Speech ist Ethics and Games Journalism rebranded. Ja, was er natürlich damit meint, ist, dass Ethik im Spielejournalismus ja nur vorgeschoben war bei Gamergate und jetzt ist Freedom of Speech natürlich nur vorgeschoben, weil wir eigentlich die Leute hassen wollen und von früh bis spät ihnen übel wollen. Und deswegen sagen wir halt Freedom of Speech, so wie wir früher ja einfach nur Ethics in Games Journalism gesagt haben. Ja, muss man wissen. Wir sind schon durchtriebene, perfide Gemeine. Hier ist die nächste Verschwörung aufgedeckt. Da, da, da. Super, jawohl. Twitter ist neuer Besitzer, verbreitet auf Twitter typische rechte Narrative. Und liebäugelt mit Pro-Gamer-Spielermagazin. Alter, super. Liebäugelt. Das kommt von Auge. Mick. Auge. Ja. Schreibt man mit A. Ist der feine Herr, der dann bei der Republika den großen, die Rechten im Gaming, bla bla bla, Vortrag halten wird. Und dieses Ding hat mir letzte Woche hier gezeigt. Und ich weiß nicht, ob es bei uns vielleicht sogar gesehen hat. Könnte ja sein. Insofern, schönen Gruß, Herr Prinz. Wir freuen also, wir hatten ja immer prophezeit, dass sich das mal rächt und dass dann irgendwann vielleicht die Narrative der anderen sozusagen verboten sind oder so. Die können ja froh sein, wenn sie einfach nur. Ja, vor allen Dingen, das sind keine typisch rechten Narrative. Dass Filme und Computerspiele, Chris, Fernsehen. Er benutzt das rassistische Wort woke. Ja, wahrscheinlich. Oh, das reicht doch schon, um ihn als also, da weißt du doch, wo es hingeht. Ja, jetzt dachte man, was andere auch denken, ne? Dass der Woke Mind Virus Netflix unwatchable macht. Ich habe heute Nachmittag begriffen, woran es liegt. Es liegt daran, dass sie Angst haben, dass all das, was sie so wunderbar unter der Decke gehalten haben in den letzten 10 Jahren, nämlich dass all diese Dinge, die Sachen, die in den Schulen passieren, sind nicht bei den Eltern angekommen. Die Sachen, die in der Kultur passieren, sind nur die sind nicht in der Mainstream-Kultur so sehr passiert. Oder es wird den Leuten irgendwie nicht klar gemacht, warum. Und ich glaube, die größte Angst, die sie haben, ist, dass darüber diskutiert wird. Und dass diese Argumente auf den Tisch kommen. Und da haben sie bei Twitter jetzt natürlich keinen Zugriff mehr drauf, welche Argumente auf den Tisch kommen. Bisher konnte man einfach sagen, nee, das ist transphobisch. Das wird mal gedrosselt und das läuft so nicht und irgendwas und J.K. Rowling muss ja nicht mehr alle ihre Follower erreichen und so. Und das könnte sich jetzt natürlich ändern, dass auf einmal halt Narrative da draußen frei diskutiert werden, die vorher kunstvoll unterdrückt worden sind. Ja. Oh ja. Indem man zum Beispiel die Leute, die gesagt haben, hier, es gibt ein Problem mit Ethik im Spielejournalismus, als durchgeknallte Nazis hingestellt hat, sodass der Mainstream mit denen natürlich auch gar nichts zu tun haben wollte. Ja. Und ja, so bisher konnten sie bisher konnten sie ja quasi auch noch behaupten, dass diese ganzen bösen Sachen ja nur jetzt alle weggekommen sind, ne, damit man da nichts mehr mit zu tun hat und so weiter und so fort. Ne. Und ja, jetzt kommt die Hälfte von dem Zeug wieder, wie wir gleich auch noch sehen werden. Und ja, die Rihanna Wu durfte sich ja auch äußern. Das war ja die Dame, die damals mit Gamergate eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte, aber sich dann da ins Gespräch gebracht hat, indem sie irgendwelche Leute beleidigt hat, dann irgendwie heulen gegangen ist, weil man gemein zu ihr war und irgendwie behauptet hat, ja, die Leute hätten sie sich halt als Ziel ausgesucht und dann hat sie behauptet, sie hätte ihre Wohnung verlassen müssen, was die Leute ziemlich schnell gemerkt haben, was nicht gestimmt hat, weil sie hatte ja weiter dann noch fleißig gestreamt aus ihrer Wohnung raus, was man halt auch gesehen hat dann auf den Bildern, dass das in ihrer Wohnung war, weil es halt noch genauso aussah im Hintergrund. Und ja, was hat die noch alles gemacht? Die hat ja auch mal dann irgendwie sowas geschrieben gehabt, ist Rihanna Wu ein schlechter Mensch? Genau, ja. Das hat sie auf Steam geschrieben und wollte damit Hate-Kommentare irgendwie ziehen. Sie hat auch mal behauptet, wenn wir die Nerds nicht aufhalten, werfen sie irgendwann vom Mond Steine auf uns runter. Ja, genau, lauter solche Sachen. Und die hören wir jetzt hier meines auf Englisch, aber ist auch nur ein kurzer Ausschnitt, von daher. If you could give Elon Musk some advice, what would it be? I think the main thing I would say is listen to the professionals on the trust and safety team. I cannot emphasize to you enough, these are data-driven professionals. They're not ideologues. They sit there and they comb. Das, hab das gehört? These are data-driven professionals, sagt sie. Also, not ideologues. Not ideologues. Ja, ja. Erste Profil-Löschliga. Die Fakten. Nur die Fakten. Genau. Das ist die Dame, die sich da selber zum Opfer gemacht hat und sich dann irgendwelche kleinen Ditchfeste mit den anderen Profi-Opfern geleistet hat, weil die sich darüber aufgeregt haben, wer das große Profi-Opfer ist. Hatten wir den Fakt schon, dass sie für das Repräsentantenhaus in der Zwischenzeit kandidiert hat? Das so weit hat sie davon profitiert, ne? Ja, und das ist auch das Ding, was halt bei diesem Twitter-Ding kaputt war. So Leute wie die haben die sich in ihr Trust and Safety Council geholt und gesagt, ach ja, du bist ja eine von den Opfern hier, dann erklär uns mal, wen wir löschen müssen. Also, data-driven mein Arsch. through literally large reams of data every single day, trying to figure out how to make the product better, what the shortcomings are. It's almost like cyber warfare in a sense, you know, where you have trolls poking at the defenses of Twitter's trust and safety policies all day and trying to figure out how to get around it. I would say listen to those professionals. What concerns me is, judging from his tweets, it seems like he's coming in with basically a political crusade that he's trying to. Ja, da geht es jetzt um Elon Musk. Ne? Elon Musk kommt ja angeblich mit seinem Crusade, Kreuzzug, ne? Mit seinem politischen genau. Kreuzzug. Ja, aber so Leute wie Brianna fucking Wu, die haben keinen politischen Kreuzzug. Ja, ja, genau. Die selber für einen Kongress kandidiert. Ja, ja, die hat keinen politischen Kreuzzug. Ne? Die ist einfach nur Data-Driven Expert. Oder so, ne? 100% objektiv. Ja, ja, ja. Aber Elon Musk, der ist auf dem Kreuzzug. Ja, ja. Alles klar. Rihanna, alles klar. To bring to the platform rather than just trying to empower his professionals that are trying to solve this from a non-political point of view. Iron Law of Vogue Projection, sag ich dann nur. Ja, und da wollte ich euch hier nochmal zeigen, das Twitter Trust and Safety Council, das habe ich jetzt die Tage über nicht in einem einzigen Medien-Outlet mal irgendwie gelesen. Es wurde ja viel darüber berichtet, auch in Deutschland. Und was ja damals die Leute, die sich das angeschaut haben, schon eigentlich mit der Zusammenstellung von dem ganzen Ding, also hier sind so Sachen drin wie die Anti-Defamation League, die sind ja auch progressiv ohne Ende, mit irgendwelchen Definitionen von Weißsein und was weiß ich nicht was, den ganzen Scheiß halt eben. Dann haben wir ja hier Feminist Frequency, haben wir hier drin, also die Sarkeesian mit ihrem Kram, das hatte ich auch total vergessen. Da wurde ich jetzt diese Woche wieder dran erinnert, auf dem Kanal Airplay so ein Video jetzt über sie und ihre Vorgeschichte nochmal online gegangen mit diesem ganzen Teleshopping-Kram da oder Teleseminar-Zeug, was sie da irgendwie hatte, also dass sie da bei so einem Guru irgendwie im Boot war, der quasi den Leuten empfohlen hat, dass sie ihr Geschäft verändern, indem sie irgendwelche Teleseminare geben, also irgendwelche Vorträge halten quasi im Internet und damit halt dann Geld akquirieren für ihre Sachen. Und das ist ja genau das, was die Alte gemacht hat. Und die taucht dann auch auf als Testimonial, dass das so gut funktioniert hat. Die hat sich diese Geschichte einfach gesucht, ne? Dieses Issue irgendwie, hat das gefunden, hat es ausgeschlachtet, ausgebeutet, so gut wie es nur ging. Und wird jetzt überall immer noch gefeiert als irgendwie Expertin, die irgendwelche Zusammenhänge irgendwie aufgedeckt hat. Na, also es ist einfach nur, um sich eine Tasche voll zu machen, und wenn es das nicht gewesen wäre, wäre es irgendwas anderes gewesen. Und die hat es ja auch vorher schon probiert gehabt mit Filmen und Musik und solchen Sachen. Na, also peinlich ohne Ende, dieses GLAD, das ist aus Amerika, diese homosexuellen Geschichte. Dann haben wir Hollaback, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das waren die mit 12 Stunden in New York rumrennen und wie oft wird einem da guten Tag gesagt. Ne? Also das ist auch so deutlich. Was machen die denn alle? Liefern die Inhalte oder Definitionen oder stöbern die auch nach zu löschen? Ja, das weiß man so? Nicht genau. Das ist halt nicht genau klar. Aber die waren auf jeden Fall von Twitter rein organisiert. Mhm. Und da haben wir Jugendschutz.net und ganz viele andere von diesen Geschichten hier. Und das war eigentlich das, worauf ich als erstes hinaus wollte. Die EU, ne, sponsort ganz viele von diesen Sachen, und auf Platz 2 kommt dann halt mit Jugendschutz.net, auf der Webseite von Jugendschutz.net, wenn man da drauf geht, dann hast du halt unten drunter die Demokratie leben, Familienministerium, die Logos von sämtlichen Bundesländern. Na, also mit anderen Worten, du hast im Endeffekt den deutschen medialen und politischen Komplex hinter Jugendschutz.net. Also nichts ist eigentlich so staatsnah von diesen Sachen, die da sind, wie dieses Jugendschutz.net. Und also die deutsche Regierung oder Regierungen, muss man ja sagen, weil ja halt eben auch die Länder damit reinspielen, haben eigentlich so viel Einfluss auf diese Twitter-Plattform wie keine andere Regierung wahrscheinlich gehabt unter diesem Vorzeichen hier. Na, also klar, die werden da sicherlich nicht alles bekommen haben, was sie irgendwie gesagt haben oder so, und wie da irgendwie die Abstimmungen sind oder keine Ahnung, wie was bei diesem Jugendschutz-Net-Ding, wer da irgendwie was sagen kann oder so. und wie viel und was weiß ich nicht was, das weiß ich alles nicht, ne? Da kann ich nichts zu sagen. Aber das wäre ja vielleicht mal ein Punkt für die professionellen Journalisten, die sowas beruflich machen, da vielleicht nochmal nachzuhaken, weil ich es halt schon ziemlich interessant finde, weil wir die ganze Zeit davon reden, was jetzt irgendwie die Vorstellung von Elon Musk sind, von Meinungsfreiheit, und man sich darüber aufregt, dass es ein amerikanisches Unternehmen ist und so weiter und hin und her. Und der Musk ja auch selber gesagt hat, dass er sich an die geltenden Gesetze ja halten muss in den Ländern und sich dran halten wird und so. Ne, was natürlich jeder ignoriert, weil man ja nur schreibt, oh, er hat gesagt Meinungsfreiheit, oh mein Gott, das kann nur bedeuten Rechtsextremismus. Und es komplett ignoriert, dass er ja auch gesagt hat, dass er die Rechten genauso ärgern will wie die Linken, aber das ist bei den Leuten dann natürlich auch wieder nur vorgeschoben oder keine Ahnung. Ne, diese ganzen Geschichten. Und hier hast du halt wirklich den kompletten, ja, im Prinzip alles, was mit Medienpolitik zu tun hat in Deutschland. Ne? Die Länder, diese Medienanstalten, wo ja die Privatsender, glaube ich, mit drin sitzen und so. Und was mit der Amadeus-Stiftung auch dabei? Die gehört eigentlich auch in die Liste, oder nicht? Naja, jetzt also nicht direkt, höchstens über irgendwelche Umwege. Aber da jetzt steht die jetzt nicht direkt mit dabei. Nee. Die waren ja bei Facebook damals in diesem Kompetenzteam da von Facebook mit, ach so, ja, okay, mit Korrektiv und diesen ganzen Geschichten. Ja. Ja. Aber ich meine, das ist ja doch schon relativ interessant, ne? Also, weil, und das ist damals, als sie das vorgestellt haben, 2016, da haben da schon Leute Videos drüber gemacht und darauf hingewiesen, dass da halt lauter EU-Sachen und halt Deutschland-Kram dahinter steckt, hinter diesem Trust and Safety Council und lauter progressive Scheiße, ne? Mit Feminist Frequency und dem ganzen Kram. Und es wird einfach, ja, also. Ja, also ich finde es gut, wenn der Muss das so umdreht oder wenn sich da die Richtung so ändert, dann habe ich schon gedacht, das ist so, als wenn so der Bosetti den Blinddarm wieder rein operieren, ne? Die Arme. Ja, egal, Scherz. Was war mit dem Sprechknopf-Button? Da bist du nur aus Versehen rangekommen, oder? Ich würde das nicht. Nee, Marsaffe habe ich gerade gelesen. Oh, Entschuldigung, das war. Mensch. Bin ich aus Versehen lang. Okay. Ich dachte schon so förmlich heute hier, man meldet sich. Man meldet sich, wenn man reden will. So. Nee. So muss ich einfach dazwischen. Das sind aber nicht mehr die Weltraumaffen hier. Ich glaube, ich höre auch heute die letzte Sendung. Danach wird das Frittenfett gewechselt. Endlich. Oh. Der stank schon alleine die ganze Zeit. Ja, oh, hier haben wir den Herrn von Amadeo-Antonio-Stiftung, Herrn Dittrich, der zu dem Tweet von Elon Musk, Twitter braucht das Vertrauen der Öffentlichkeit, es muss politisch neutral sein, was dann bedeutet, die ganz Rechten und die ganz Linken genauso stark, wie sagt man, traurig zu machen, enttäuschen. Zu enttäuschen, ja. Und dazu sagt der Dittrich, ja, wenn wir nicht so viel Wissenschaft hier hätten, Forschung, die uns zeigt, dass das Problem aber politische Schlagseite hat, dann wäre das ja alles ganz anders. Ja, Miro, ja. Wenn eure Forschung nicht so eine extreme Schlagseite hätte, würde ich da vielleicht auch zuhören. Aber wenn wir mit Adorno und Habermas kommt, um mir Elon Musk zu erklären, den kann ich eigentlich nur auslachen. Ja, und dieser Artikel hier, der hat wenigstens mal, das ist von der Neuen Züricher Zeitung, ist auch nicht gut, der Artikel, aber hier ist wenigstens mal, sind wenigstens mal Gründe drin, um dem Elon Musk irgendwie zu unterstellen, dass er das mit der Meinungsfreiheit selber nicht so sieht, und die Gründe, die sie hier aufzählen, sind. Wenn es um schlechte Berichte über seine Autos geht, da wird da wahrscheinlich Ende sein, das ist schon klar. Aber ja, die Gründe sind, genau, irgendwer hätte veröffentlicht ein Video, wo man einen beinahe Unfall von seinem Autopiloten sieht, also von dem Tesla-Autopiloten, und dann hätte es jemanden gegeben, der irgendwie eine Rassismusdebatte anstoßen wollte in dem Werk von ihm und wäre dann entlassen worden, wo ich mir da dann halt eben schon wieder denke, so, das mag sein, dass das berechtigt war, aber ich glaube halt mal eher irgendwie in Kalifornien. Unwahrscheinlich. Und mit der auch im heutigen Klima oder so, dass man sich da einen Agitator einfach vom Leib schaffen wollte, ja. So muss man ja fast schon denken. Also, das sind ja die Zeiten, in denen wir heutzutage leben. Ne? Also, wenn das jetzt eine legitime Geschichte gewesen ist, ist es natürlich verkehrt. Also Aber kann auf er der das so anderen viel Seite. vorwerfen, dass du dann unfallproduziert beinahe oder so, aber dass du dann auch gleichzeitig das auf Schwarze und Weiß, also das ist so abwegig eben, in meinen Augen erstmal. Ich meine mich zu erinnern, bei dem Typ mit der Redefreiheit, ging es um einen, der eine Gewerkschaft gründen wollte. Ja, das haben sie jetzt hier aber nicht, glaube ich, nicht geschrieben. Also diese beiden Beispiele waren jetzt nichts mit einer Gewerkschaft. Kolportierst du hier so, ja? Aber ja, das kann natürlich auch sein. Und was ich ja eigentlich jetzt die Woche über gehört hatte von mehreren Leuten, wo ich das aber nicht verifizieren kann, ist angebliche Aussagen von ihm zum Thema China. Er soll irgendwie mal geschrieben haben, I love the Chinese. Und er soll auch in irgendwelchen chinesischen Social-Media-Kanälen irgendwie aktiv sein. Da quasi auch so seine Show abziehen. Ja, und dass er hier wie der Thunderfoot immer sagt, der Vaporware King ist, also ständig irgendwie Sachen ankündigt, die erstmal cool klingen, aber halt eben vollkommen utopisch sind, ne? Also überhaupt nicht funktionieren können, weil einfach die Gesetze der Thermodynamik es nicht möglich machen, beziehungsweise irgendwie sein komischer Truck oder irgendwelche Sachen, die ja auch erstmal gut aussehen, aber wo dann halt nichts draus wird, weil sie dann irgendwie merken, so, ja, nee, kriegen wir doch irgendwie nicht gewuppt. Und dann wird das halt so klammheimlich wieder von der Homepage dann getilgt, ne? Aber ja, das ist ja jetzt alles, das kann man natürlich alles kritisieren oder so, aber ich sehe da jetzt auch keine Veranlassung, dass die in Zukunft das irgendwie da dann löschen werden auf Twitter, wenn die Leute sich dann darüber aufregen, dass er irgendwie lauter Quatsch redet und Müll produziert oder so, irgendwelche random Leute halt, ne? Und wenn du irgendwelche Firmengeheimnisse ausplauderst oder so Sachen, die irgendwie deine Firma schlecht dastehen lassen als Angestellter, dass das ein Kündigungsgrund ist, ist ja sicherlich nicht nur in Amerika so, ne? Also, ja. Also das war das Beste, was wir hatten, aber das war auch nicht besonders ergiebig. Auch eine komische Argumentation. Was können wir in Deutschland am besten meckern? Meckern, meckern, meckern, meckern. Und das macht hier auch Christian Stöcker im Spiegel, der auch nochmal die Geschichten erzählt, die der Chris eben schon erzählt hat mit dem Whistleblower. Und dann sagt er noch, der hat Trudeau mit Hitler verglichen. Er hat öffentlich überlegt, eine Universität zu gründen, deren Anfangsbuchstaben auf T-Shirts und Pulli das Wort Tits ergeben würde und so Oh weiter und Gott, so das fort. Monster! Ja, also dann hat er Impfskeptikern das Wort geredet. Ja, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Dann reden sie noch über seine Theorien zu Über- und Unterbevölkerung und so weiter und so fort. Ja, wie ist das denn mit der False Balance? Also, wenn da rechts und alles gleichzeitig zu Wort kommen, das kann ja eigentlich nicht richtig sein. Das ist ja dann eine False Balance wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine? False Im Balance. Laufe der Jahre muss der Mann den Eindruck gewonnen haben, dass sein immenses Ego voll und ganz gerechtfertigt ist, dass er nichts falsch machen kann und alles, was er anfasst, zu Gold wird. Immerhin hat er mit PayPal, Tesla und SpaceX gleich dreimal gewaltige Wetten gegen scheinbar übermächtige Gegner, die Bankenindustrie, die Automobilbranche und alle staatlichen Weltraumprogramme gewonnen. Die Demokratie selbst, die Musk mit seiner Twitter-Akquise angeblich retten will, ist aber eben kein Ingenieurproblem und sie wird auch nicht von mangelnder Redefreiheit bedroht. Musk selbst scheint sich in seinen politischen Ansichten immer stärker den Haltungen seiner größten und meist auch aggressivsten Fans anzunähern. Von Kryptowährungen besessenen, nerdigen, tendenziell frauenfeindlichen jungen Männern mit einer Vorliebe für Provokationen und einer Abneigung gegen alles, was sie selbst links, woke oder allzu wohltätig finden. Wie sage ich Gamergate, ohne Gamergate zu sagen? Ja, wieder schon alles in einen Topf geworfen, umgerührt, was uns nicht gefällt. Wird schon eine Suppe Oder auch draus was uns werden. gefällt, links, woke und wohltätig. Kann man ruhig so framen, ist man halt kein Journalist, Christian Stöcker. Ich meine, es ist eine Kolumne, mach was du willst, aber ich finde es trotzdem, links woke und allzu wohltätig. Sag das mal den Leuten, deren Businesses abgebrannt sind in den USA. Sag das den Leuten, die in den letzten Jahren aus dem akademischen Betrieb entfernt worden sind, weil sie irgendwem nicht gefallen haben und so weiter und so fort. Du bist einer der letzten Menschen, die sagen, wir haben kein Problem mit der Meinungsfreiheit in der Demokratie. Es gibt da ganz klare Befragungen der Bevölkerung, die sagen, es ist immer weniger, hat man das Gefühl, dass man seine Meinung sagen darf. Jetzt kommst du mir wieder mit, weil es der Staat nicht macht, ist es kein Kakao und das sind doch nur, ist ja nur sozialer Druck und das war schon immer so, ja, war schon immer so, wenn man in der DDR aufgewachsen ist. Hier im Westen war das ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wo du herkommst, Christian. Aber das ist ein Kackartikel und deine Schlussfolgerung ist einfach ein Witz. Ja, Menschen sind wieder zurückgekehrt auf Twitter. Zum Beispiel hier die gute Mambot ist wieder da. Best Mom ever. Genau. Hm. Und die hatte ja hier mal diese Liste erstellt. Gamergate, where are they now? Von prominenten Gamergate-Hassern, Anti-Gamergatern, die irgendwelche Anschuldigungen wegen Harassment, sexueller Belästigung oder solchen Dingen bekommen haben. Und die ist jetzt auch wieder da, die Liste. Also. Also auch alle alten Sachen sind wieder da. Kennt keine, ja, ihr Account ist wieder hergestellt. Ist ja interessant, dass die ganzen Daten weiterhin gespeichert wurden und jetzt wieder abrufbar sind. Oder hatte Mamba soweit, das gemacht? Soweit ich da informiert bin, weil ja jetzt schon mehrere Leute halt davon erzählt haben, ist das so irgendwie, wenn du gesperrt bist, dann ist dein Name ist halt immer noch geblockt und du kannst dich immer noch weiter anmelden. Also es kann sich jetzt keiner einfach einen Account machen mit deinem Namen oder so. Aber da steht dann halt nur, du bist gesperrt. Und dann kannst du halt da irgendwo Einspruch einlegen. Und dann teilen sie dir mit, was mit deinem Einspruch ist. Und das war halt bisher bei den Leuten immer so, dass das einfach abgewiesen wurde. Und jetzt irgendwie in den letzten, ja, in den letzten 2 Wochen eigentlich ist es immer halt bei immer mehr Leuten jetzt so, dass das dann einfach jetzt stattgegeben wird und die dann wieder da sind mit allem, was sie da halt mal so hatten auf ihrem Account. Mit allen alten Sachen auch, das ist interessant. Wäre ich jetzt von ausgegangen, dass die alten Sachen gelöscht worden wären. Aber gut. Okay, cool. Ist ja Archiv. Wir sind ja immer auch Archivisten. Das finde ich ganz gut, dass die Daten... Ja, das Original ist auch wieder da. Ich habe es jetzt aus dem Archiv wieder rausgeholt. Wegen dem Archiv. Das wird auch, glaube ich, nicht alles angezeigt. Normalerweise lädt sich da noch eine ganze Menge mehr. Und ja, das sind ja die Sachen... Ich frage mich auch immer noch, wo die Ding ist, das her hatte hier die Tamara Wernli. Das hatte ich ja hier auch mal gezeigt. Die hatte ja in ihrem einen Video auch mal darauf hingewiesen, dass ganz viele von diesen Gamergate-Oppositionsleuten da einiges an Dreck am Stecken haben. In ihrem männlichen Feministen-Video war das, glaube ich. Ja. Ja, aber das freut mich zutiefst, dass Mambot wieder da ist. Das war, ist eine Ikone der Gamergate-Bewegung, könnte man sagen. Zusammen mit Christina Hoff-Sommers. Ja, und keine Harasserin in irgendeiner Art und Weise. Ne? Nee. Elon Musk and the Tech Bro Obsession with Free Speech. Auch nochmal ein wunderbares Hit-Piece. Mhm. Man hätte mit 44 Milliarden zweimal die Obdachlosigkeit in Amerika beenden können. Glaube ich kaum. Je nach Rechnung kann man auch 7-mal den Welthunger beenden. Für 3 Monate oder so, ja. Und jedes Kind in fast 50 Staaten eine Erziehung zukommen lassen. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Serbien, Jordanien oder Paraguay. Was ich sehr lustig fand, in irgendeinem Tweet haben sie es die Woche mit dem Bruttoinlandsprodukt von Venezuela verglichen, was an sich einen gewissen Meta-Humor hat. Aber gut. Ja, nur, also erstmal das, was du gesagt hast, Maman, ich glaube nicht, dass der Welthunger mit 44 Milliarden 7-mal besiegbar ist, irgendwie. Vielleicht meinen sie 7 Tage, also 7-mal einen Tag lang oder so. Könnte auch sein. Ich bin nicht sicher, aber wenn das alles so einfach ist, warum machen wir das nicht? Ich meine, guck mal, 44 Milliarden, das ist die Hälfte von dem, was wir für Raketen ausgeben wollen. In Weil wir evil sind. Ja, das ist schon verrückt, oder? Oder wenn diese ganzen, wenn diese ganzen woken Leute einfach ihr Geld zusammenlegen würden, könnten die den Welthunger beenden. Ich meine, guck das mal, tun wir, die haben ja nichts. Hollywood allein, guck mal doch, der Hollywood ist doch ständig woke ja, unterwegs. Viele von denen haben ordentlich was. Sollen alles raustun, was soll das denn? Sebastian Vettel hier, grüner Klimaschutz, zack, alles raustun. Ja. Macht. Aber warum fordert ihr dann von Elon Musk, dass er sein Geld, was er mit seinen Ideen und seiner Geschicklichkeit auf dem Business-Paket irgendwie verdient hat, dass er das dann dafür ausgibt und nicht dafür für eine politische Idee, die ihm wichtig ist? Wie kommt ihr da drauf? Was soll das? Und was hat, dann frage ich, was soll das? Warum schert er sich? Der hat doch ganz tolle andere Sachen gemacht, E-Autos, Spaceflight, aber was geht denn Twitter an? Und natürlich ist das auch eher rechts zu verordnen mit dem Free Speech. Ja, das ist the right to say what you want without being imprisoned is not the same as the right to broadcast information to millions of people on a corporate platform. This nuance seems to be lost to some techno wizards who see any restriction as the enemy of innovation. Ja, das ist ja gar nicht so. Also, ne, das ist ja auch immer, die spielen ja immer schön ihr Hütchenspiel mit diesen ganzen Begriffen, ne? Jetzt muss es wieder alles bedeuten, dass gar nichts irgendwie, also dass der, wie wir ja vorhin auch schon hatten, ne, der Musk, der darf ja nicht seine Betriebsgeheimnisse irgendwie für sich behalten. Das ist ja dann keine richtige Redefreiheit oder so. Oder er darf irgendwelchen Leuten, die da irgendwie querschießen und irgendwie meinen, sie könnten denen da irgendwelchen Rassismus unterstellen oder so, jetzt mal angenommen, dass das so gelaufen ist, die muss er dann da ernst nehmen und die befördern oder weiß ich nicht was. Ne? Das wäre dann wahre Redefreiheit. Aber ansonsten kannst du nicht mehr sagen, dass es nur zwei Geschlechter gibt oder so. Ne? Da geht das ja zu weit, da werden Menschen verletzt. Ne? Also das geht ja dann nicht. Also Redefreiheit kann man ja nicht haben, weil das würde ja bedeuten, dass man den Leuten sagen muss, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und das ist ja evil. Das geht zu weit. Und sie sagen halt auch, dass Contrarianism praktisch eine treibende Kraft dahinter der ganzen Free-Speech-Geschichte ist. Wenn die Linken sagen, das und das darfst du nicht tun, gibt es einen Haufen Leute, die es dann noch mehr tun. Und das ist ein Prinzip, das von Elon Musk, Andrew Young, Bernie Sanders oder Joe Rogan verkörpert wird und schon zu einer Ideologie geworden ist. Finde ich auch eine schöne Zusammenstellung. Musk, Young, Sanders und Rogan. Weiß nicht. Die sind auf dem Antitrip oder was? Oder die sagen halt Dinge dann, obwohl sie eigentlich von der Vogueria verboten worden sind. Nur weil sie da Spaß dran haben. Also, und sie möchten zurück in die alte Zeit und möchten in Ruhe sprechen können, ohne dass das politisiert wird, aber die Zeit ist vorbei, bla bla bla bla bla. Naja, ob es jetzt ein Andrew Yang und Bernie Sanders sind doch nicht die wokesten Leute eigentlich. Aber gut. Ja, die sind halt auch schon provokant genug für den Autor dieser Zeilen im Time Magazine, um sie mit Musk und Rogan in eine Ecke zu stellen. Aber es ist doch nicht eine Tech-Grow-Obsession, dass Free Speech, das steht doch in ihrem Grundgesetz. Das ist doch Blödsinn. Das kann man doch nicht plötzlich auf die Gruppe beziehen, auf irgendeine willkürliche. Lachhaft. Focusing on free speech as a way to justify relaxing restrictions on the platform, he says, is just an engineering solution to a political problem. Whether it's an engineering problem or a political one, it's Elon Musk's problem now. Time Magazine. Die Tech Bros. Also ich habe mich schon gefragt, auch wie das dann laufen soll, wenn jetzt dann die Staaten oder meinetwegen der deutsche Staat in dem Fall da Begehrlichkeiten von wegen NetzDG äußert oder so, ignorieren die das ja nicht können. Ne? Das ist aber ein Kunde von ihm, dann der Staat Deutschland. Und hier kannst du mal runterscrollen bis zu dem Meme mit dem Tweet mit dem Meme, bitte. Den finde ich ziemlich lustig. Hier geht es um die Frau Gaddy. Das ist die Dame mit dem Kopfhörer auf in dem Meme-Bild. Die Chefin der Rechtsabteilung von Twitter. 17 Millionen im Jahr. Und sie ist im Endeffekt die, die dann am Ende bei den ganz harten Fällen die Entscheidung treffen muss. Sperren wir jetzt Trump oder sperren wir ihn nicht? Oder was machen wir? Und wir haben hier stellvertretend für ihre Arbeit haben wir hier eine Geschichte, die ist schon ein bisschen älter wohl. Bei Joe Rogan war sie zusammen mit Tim Pool, einem freien Journalisten, der auch eher nicht so richtig begeistert von woken Dingen ist. Und er sagt, hier habt ihr ein Beispiel für Twitters linke Vorurteile praktisch gegenüber rechten Postern oder konservativen Postern. Und dann sagt sie, ja, wir müssen uns aber den Kontext auch mit ansehen. Und dann sagt Tim Pool, ja, aber halt die Einordnung des Kontexts ist ja auch wieder von Twitters linken Vorurteilen geprägt. Und dann sagt sie, ja, da müsste ich ein Beispiel für sehen, womit sich die Katze dann in den Schwanz beißt. Und er sagt, hier ist ein Example of Twitter's left-wing bias. Und dann geht das immer so im Kreis rum. Ja, und der Musk hat ja schon gesagt, er will Geld sparen. Ich finde das auch fantastisch, dass eine Firma, die noch nie wirklich Geld verdient hat, großartig, sich jemanden für 17 Millionen im Jahr halten kann, der die Rechtsabteilung macht. Zalando. Und dass auch der Gründer praktisch von Twitter ist ja auch inzwischen mehrfacher Multimillionär. Einer Firma, die nie was verdient hat. Irgendwo ist ein Fehler in der Art und Weise, wie wir Geschäfte machen. Ich komme noch drauf. Ja, ich weiß noch nicht, ob der Dorsey das Geld wirklich da verdient hat. Ne? Der hat ja auch noch diesen Bezahldienstleister, dieses Square, oder wie sich das nennt. Okay. Cash App. Ist ja auch ein Sponsor von Joe Rogan gewesen. Hat aber auch darauf hingewiesen. Und ja, also ich glaube, da wird er wahrscheinlich eher sein Geld verdient haben. Ja, und ich meine, dass Leute in Rechtsabteilungen viel Geld verdienen, gerade bei so Großkonzernen, ist ja auch kein Wunder. Und aus reiner Compliance-Sicht war der Auftritt von der Dame bei Joe Rogan ja auch sogar professionell, in Anführungszeichen, weil was er halt gemacht hat, ist alles deflektiert, alles abgewehrt, alles relativiert. Das ist ja die Aufgabe von der Rechtsabteilung, so gesehen. Keine Angriffsfläche zu bieten. Aber trotzdem 17 Millionen. Aber es ist natürlich legendär. Kann man sich heute nochmal angucken und kann dabei ein bisschen cringen. Parallel, also als Parallel dazu hat ja Elon Musk irgendwie bei Rogan jetzt live wessen Account? Alex Jones Account entsperrt. Echt? Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja. Heftig. Okay. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, und hier haben wir den Zaren. Amerika hat einen neuen Zar. Und das ist jetzt hier der Zar für die Desinformation. Die Nina. Ja, es ist im Amerikanischen immer so, wenn man so jemanden einsetzt, der irgendwie ganz viele Befähigungen hat in seinem Feld, irgendwie also ganz viel Sachen ausgestattet wird an Entscheidungskompetenz und so. Und sich jetzt so ein Thema richtig annehmen soll, dann wird er immer als der Zar bezeichnet, der Zar von diesem Thema halt. Und da hat Amerika jetzt hier die Nina Jankowicz als Zar für gegen Desinformation eingesetzt. Und das wurde von den Leuten dann im Internet immer als Wahrheitsministerium bezeichnet, weil ja der Vergleich sich natürlich so ein bisschen aufzwingt. Und was jetzt die Dame so für Ansichten hat, ist vielleicht am besten daraus zu lesen aus diesem Buch, was sie hier geschrieben hat, was man hier sieht. A Slim Guerilla Style Handbook, sagt da Booklist dazu. Und das Buch trägt den Titel How to be a Woman Online: Surviving Abuse and Harassment and How to Fight Back. Also wie man als Frau online überlebt und wie man das alles überlebt, diesen ganzen, ganzen bösen Sachen, die man da abkriegt. Also mit anderen Worten, die ist da komplett drin in diesem ganzen progressiven Sicht und hier der Red Weinstein hat dazu eigentlich das Beste gesagt. Er sagte, wenn der Minister für Wahrheit eine Frau wird, deren Hauptfeld das Online-Harassment gegen Frauen ist, dann ist das natürliche Antwort darauf, was man normalerweise haben würde, wenn jetzt so ein Ministerium für Wahrheit eingesetzt wird, also Schock, Unglauben, Abscheu, Angst. Angst, genau, kann dann als misogynes Bullying aufgefasst werden. Und das ist auch so, Oh. ne? Also, und so wird das jetzt auch halt hingedreht, von wegen so, ja, aber Desinformation ist doch so gefährlich und guck mal, Ukraine und guck mal, ne? Und da müssen wir doch was gegen tun. Und Ich guck mal die deswegen Frauen. haben wir hier die progressive in der Rolle gefärbte Dame, die. Guck mal, unknown virus of unspecified origin. Ja. Wie, das passt euch nicht, dass jetzt hier eine starke Frau mit Ahnung von ihrem Thema sagt, was hier die Desinformation ist? Das ist Frauenhass. Frauenhass. Du Frauenhass. kritisierst das Wahrheitsministerium nur, weil sie eine Frau ist. Oder heißt es dann Ja. Wahrheitsministerium innen? Ja, und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass George Orwell auf jeden Fall das noch viel besser gewesen wäre, wenn der große Bruder eine große Schwester gewesen wäre. Ich glaube, das wäre noch viel, viel besser gewesen, wenn man sich solche Sachen da mal anschaut. Und dann noch als Argument so, du musst doch die große Schwester hier beschützen. Du Frauenhasser. Die große Schwester, ja. Ja, währenddessen unsere Sicherheitsbehörden, Bundeskriminalamt sagt, zusammen gegen Hass und Hetze. Hashtag, Hass ist keine Meinung. Und dazu sagt Herr Dieringer, der Juraprofessor, der von politischen Aktivisten benutzte Slogan, Hass ist keine Meinung, ist gefährlicher Blödsinn. Dass auch das BKA diesen Slogan verbreitet, ist geradezu unfassbar. Hat er noch einen zweiten? Auch an dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf meinen Beitrag. Ach, hier hat das schon mal irgendwie in der Welt geschrieben. Hass ist keine meinungsgefährlicher Blödsinn. Ist natürlich ein Welt-Plus-Artikel, aber zum Lesen empfohlen. Und hier mein Landeskriminalamt Niedersachsen war auch dabei und sie Jein, das schreiben ist ja geil hier. vom Landeskriminalamt. Jein. Gibt es gesetzliche Ja, gut, Grauzonen? aber hier unten werden Ja. ja dann auch gleich Sachen gezeigt. Das sehen unsere Zuschauer jetzt, glaube ich, nicht so gut. Da werden aber auch gleich Sachen gezeigt, die ganz klare Beleidigungen sind. Ich weiß nicht, was das wirklich hier soll. Genau, die Frage ist, ob es überhaupt strafrechtlich relevant ist. Ja. Natürlich darf Ja. man nicht Hu-Sternchen-Endtochter zu jemand sagen oder irgendwie Gefieh-Sternchen-Sternchen-T. Ja, das sagt man einfach nicht. Naja, Warum also. zwei Sternchen? Ich dachte immer nur einer. Oder Unterstrich. Sind so mehr Geschlechter da drin. Das kann man zu seinen Freunden oder so sicherlich sagen. Also, wenn es Ja, dann nicht klar. als gemein. Also, ne, kein Wort ist illegal, sage ich dann nur. Ja, Also, ob aber man dafür dieses eine ganze anzeigen Ding, kann, dass ich das auch wird mal man doch wohl verklagt nochmal werde. sagen dürfen. Jein, denn die Meinungsfreiheit endet dort, wo die Würde anderer verletzt wird. Genau das regeln die Gesetze. Wer Hass und Hetze verbietet, die Gesetze. Hashtag die Gesetze. Wer Hass und Hetze verbreitet, kann zum Straftäter werden, ja. Hier Dollarzeichen Hass, Dollarzeichen Hetze, ne, lauter Variablen. Und dann, das habe ich noch gar nicht gemacht. Lassen wir nochmal hier diesen Link verfolgen. Für den Fall, dass hier, ja, okay, keine. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Oh, Ja. diese Sprüche, ey. Ja, ist grauenvoll. Ne? Und was haben Sie hier noch für ein Video? Wollen wir uns das Video mal angucken? Ich habe es noch nicht gesehen. Wir Vielleicht wollen ja immer wieder Video gucken. das ist ja ganz interessant. So jemand wie du müsste mal richtig durchgenommen werden, du Stück Scheiße. Am besten, wir machen die Gaskammern wieder auf und stecken das ganze Pack da rein. Schwuchtel. Dich sollte man an die Wand stellen und öffentlich erschießen. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Nein, denn das Hass ist, so ein Quatsch, ist keine Meinung. Niemand sagt. Oh Mann, niemand sagt, dass man öffentlich die an die Wandstellung von Leuten fordern können soll. Genau. Kein denkender Mensch möchte, dass man Frauen solche persönlich beleidigenden Nachrichten schicken soll. Das ist ein Strohmann. Und das wisst ihr ganz genau. Das ist schon illegal im Prinzip. Wenn die Leute belästigen, also. Aber der Internet darf kein Recht mehr Raum werden. Dafür haben wir das Strafrecht. Was soll das bleiben? Oh nein, oh nein, oh nee, nein. Was hat denn gefehlt? Hass, war nicht genug Hass da oder konnten sie nicht das alles abarbeiten? War zu viel. Hast du mal ein bisschen mehr Hass? Hast du mal ein bisschen mehr Hass da? Hast du mal Hass? Hast du mal Hass für mich? I'm the Hasta Man. Die Hasta Aldente. Das war von Price eigentlich. Price, ey. Er schläft ein bisschen heute, glaube ich. Ja. Ist der Fall ja gestern, Price? Ja, soll ich es wirklich sagen oder lasse ich es lieber sein? Ja. Ja, genau. Ja, Hass im Netze, Hass und Hetze im Netze. Über die Seite Hass melden konnten Betroffene von Hass im Netz Inhalte melden. Ein ehrenamtliches Team hat die Meldung bearbeitet und stellt jetzt die Arbeit ein. Aber stellen Sie wirklich die Arbeit ein? Ja, es gibt ja dieses die Meldestelle für Hate Speech, Hass melden. Ja, nur so einige, ein engagiertes Netzwerk von Leuten, die ehrenamtlich sich darum gekümmert haben, dass Sachen auch wirklich strafrechtlich verfolgt werden, weil ja die Meldungen über die Twitter-Buttons oder die Facebook-Buttons manchmal so ins Leere laufen. Ne? Hier ein Zitat beispielsweise. Ich habe es aufgegeben, solche Tweets direkt bei Twitter zu melden. Da ist Hassmelden deutlich effektiver. Ja, die haben über 1 Million Meldungen quasi bearbeitet. Von den Meldungen haben sie auch die haben sie durchforstet und an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Was da dann tatsächlich am Ende bei rausgekommen ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, also da sind sie mit der Statistik nicht so ganz transparent, sage ich mal. Wie gesagt, innerhalb von 3 Jahren seien fast 1 Million Meldungen eingegangen. Also wir haben gesagt, bei 1 Million machen wir Schluss. Weil die täglichen Meldungen sind derart angewachsen, dass wir nicht mehr verantwortungsvoll mit dem von uns entwickelten System weiterarbeiten können. Aha. Wir werden die nächsten Wochen nutzen, um uns neu aufzustellen, zu konstituieren, Kraft zu tanken und wenn möglich gestärkt zurückzukommen. In Klammern, spendet uns doch etwas Geld. Neben einer Gesellschaft müssen auch Strafverfolgungsbehörden und Politiker innen ihrer Verantwortung gerecht werden. Ja, also diese ehrenamtliche NGO hat tatsächlich keinerlei Fördergelder beantragt, was überraschend ist, weil die hätten sie garantiert bekommen. Es gibt jetzt auch schon einige Stimmen, die sagen, ja, könnten wir die Leute nicht ein bisschen mehr unterstützen, auch mit staatlichen Stellen, ja, weil das kommt ja jetzt sowieso, ne, mit dem DSM, dass man da quasi Trusted Flagger hat. Könnten wir diese ehrenamtliche NGO nicht quasi in diesen Trusted Flagger-Kreis aufnehmen? Da läuft gerade eine Spendenkampagne zu deren Unterstützung, weil die ja so einen wertvollen Dienst für die Zivilgesellschaft geleistet haben. Interessante Aktion, dass die jetzt einfach mal kurz aufhören, um Geld zu sammeln, um wieder von vorne anzufangen. Ja, also die haben schon immer aktiv um Spenden geworben. Ja, die meinen, 100 € pro Tag wären die Kosten für deren Aktion. Also wenn die wirklich nur 100 € Kosten pro Tag haben, frage ich mich, wie die mit dieser Aktion überfordert sein können. 100 Euro. Ja, der Rest ist ehrenamtlich erbrachte Tätigkeit und jammer. Ich erinnere in dem Zusammenhang kurz daran, dass mich jemand bei denen gemeldet hat, der von denen eine Mail bekommen hat, in der drin stand, ja, wir glauben, dass das strafrechtlich relevant ist, der dann im Internet damit hausieren gegangen ist und den Leuten gezeigt hat, haha, jetzt habe ich ihn, woraufhin nie was von der Staatsanwaltschaft Frankfurt bei mir gekommen ist. Und das ist jetzt über ein Jahr her. So kommen deren Zahlen zustande, denke ich mal. Dass die ganz viele Sachen positiv flaggen, egal wie wenig Aussicht das hat. Also sie haben nicht veröffentlicht, wie viele Leute sie in den Knast gebracht haben oder so. Ich finde es halt auch vor allem frech, dem Meldenden eine Rückmeldung zu geben, ja, wir glauben, dass das strafrechtlich relevant ist, die er dann in der Welt rumposten kann und im Endeffekt meinen Ruf schädigen kann, sozusagen. Obwohl ja, am Ende gar nichts dabei rauskommt. Die Behörden natürlich nicht aufgreifen, was ja eigentlich der Punkt sein sollte. Ja, das ist an sich Hassrede, oder? Soll ich es melden oder lasse ich es lieber sein? Nein. Ein weiteres Zitat, was ich interessant fand, die Mobilitätsexpertin, und Influencerin, Katja Diehl, schlug vor, aus der ehrenamtlichen Organisation ein Amt mit festen Jobs zu machen. Alexander Rey von Germanwatch reagierte und schlug vor, die bestehende NGO zu fördern. Aber ich dachte, die wollen explizit keine Fördergelder annehmen, sondern sich nur aus Spenden finanzieren. Ja, das Ganze ist eine sehr schöne Marketingaktion. Die werden in ein paar Wochen wieder online sein. Und dann werden sie wahrscheinlich ein System haben, wo sie verantworten können. Ne? Ja, diese ganzen Meldungen. Der Hass meldet sich selbst dann. Ja, also man muss halt wirklich sagen, die haben seit 3 Jahren schon eine gewisse Vorreiterrolle gemacht, haben halt auch immer gesagt, ja komm, die Gesetze müssen ein bisschen verschärft werden, Und gerade jetzt der Zeitpunkt, wo das NetzDG durch die EU-Richtlinie quasi abgelöst wird und dann sagen sie, wir nehmen jetzt eine Auszeit, um uns neu aufzustellen. Ja, das sind gute Marketingstrategen, sage ich dazu. Ach Gott. Hier haben wir den nächsten Marketingstrategen, der seinen Kunden was schmackhaft macht, was denen vielleicht gar nicht schmeckt. Das hier ist mit einem Gran Salz zu nehmen. Das habe ich von einem Post auf Kotaku in Action. Ich habe nur diesen Screenshot. Ich kann nicht verifizieren, dass dieser Tweet echt ist oder das, was hier drin steht, richtig ist. Interessant finde ich es trotzdem. Wir haben hier angeblich einen Tweet des CEOs von Weibo. Das ist das chinesische Äquivalent zu Twitter praktisch. Price, korrigiere mich, wenn ich irgendwo Unsinn erzähle. Das ist eine Mischung zwischen Facebook, Twitter, PayPal, alles Mögliche. In einer App. Heute fügen wir ein neues Feature zu unserem Netzwerk hinzu, das die IP-Adresse nach der ID anzeigt. Wir bei Weibo haben versucht, eine gesunde Online-Diskussion zu fördern und sicherzustellen, dass Menschen nur an wahre und sinnvolle Informationen zu bekommen. Um die Möglichkeit von schlechtem Benehmen zu reduzieren, zum Beispiel die sich als jemand anders ausgeben, Gerüchte verbreiten oder um Aufmerksamkeit heischen, um sicherzustellen, dass die Inhalte alle der Wahrheit entsprechen und transparent sind, haben wir ein neues Feature eingeführt, dass die IP-Location, also die Gegend, in der praktisch derjenige ansässig ist, auf der Profilseite zeigen. Kann sich jeder überlegen, ne? Weil es ist ja nur Zensur, wenn es der Staat macht. Alles andere ist kakaohaltiges Getränkepulver. Da kann man das auch so ein bisschen auslagern, wenn man dann sagt, guck mal, ihr habt echt ganz schön viele Leute, die ihren Müll nicht getrennt haben da in Shanghai Süd. Und wenn ihr dagegen was tun würdet, hättet ihr alle was davon. Ne? Da muss es nicht die Regierung machen. Ja gut, dazu kann man auch sagen, Weibo ist ja auch nur ein halb privates Unternehmen, wie es in China üblich ist. Sind natürlich sehr viele kommunistische Parteikader da involviert, sage ich jetzt mal. Und der zweite Faktor, den ich dazu noch sagen würde, in China ist es ja Normalsterblichen verboten, VPNs zu benutzen. Ja, wenn da die IP veröffentlicht wird, da sieht man ja ganz schnell, benutzt derjenige seinen normalen Internetanschluss oder benutzt er vielleicht einen VPN, böse, böse. Aber gut, das wird ja intern schon aufgeklärt. Ja, hier haben wir einen Artikel vom EDRI. Es ist eine NGO, da geht es um Bürgerrechte, Datenschutz im Internet. Ja, das ist tatsächlich noch ein Thema für manche Leute. Und die haben sich einfach mal ein paar interne Dokumente, ja, denen wurden ein paar interne Dokumente zugespielt, wo es um europaweite Legislatur geht, die gerade in der Mache ist. Da geht es um Anti-Kinderporno-Gesetzgebungen. Und was im Endeffekt geplant ist, ist, dass man ja ein sogenanntes Client-Side-Scanning einführt, dass quasi alles, was man in Online-Netzwerken oder in Messenger-Diensten oder in E-Mail-Diensten benutzt, dass das gescannt wird, bevor es zugestellt wird und dass halt geguckt wird, ja, sind da irgendwelche illegalen Inhalte, wie gesagt, mit der Begründung, ja, wir wollen ja nur Kinderpornografie bekämpfen. Allerdings gibt es da ja ziemlich viele Probleme mit, weil es da nicht nur einen Datenbankabgleich gibt mit bekannten illegalen Inhalten, sondern da werden halt auch irgendwelche Algorithmen, irgendwelche in Anführungszeichen KIs benutzt, um zu gucken, ja, sind das irgendwelche abgewandelten Sachen? Sind diese Fotos wirklich tatsächlich, sind das legale Fotos oder sind das illegale Fotos oder andere Inhalte natürlich? Ähnlich wie es ja manche Social-Media-Firmen privat schon gemacht haben, mit sehr begrenzten Erfolgsquoten, beziehungsweise, da sind halt sehr viele Sachen an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden, mit einer Erfolgsquote von, wenn es gut gelaufen ist, 41% Accuracy. Um diese ganze Sache zu implementieren, muss halt so stark in das System eingegriffen werden, dass es halt auch angreifbar ist. Heißt, ja, es kann gehackt werden. Ja. CSS leaves every person's device vulnerable to hackers, criminals and other malicious actors. Weil, da muss im Endeffekt auch Verschlüsselung umgangen werden, beziehungsweise Verschlüsselung ausgeschlossen werden, damit das ganze System überhaupt funktioniert. Dieses Client-Side-Scanning ist halt schon seit sehr vielen Jahren eine Sache, die halt auch bestimmte autoritäre Staaten, Saudi-Arabien und andere, China auch teilweise benutzen, um halt auch politische Gegner zu finden und zu verfolgen. Und es gibt halt übliche Datenschutzaktivisten wie EFF, also Electronic Foundation und Chaos Computer Club und andere Aktivisten, die es tatsächlich noch gibt, die für Datenschutz und Datensicherheit, Datensparsamkeit und solche Sachen sind, die da widersprechen. Und hier gibt es einige Beispiele von Facebook, wo halt Leute dann in den Fokus von Datenverfolgungsbehörden gekommen sind oder von irgendwelchen NGOs, wie du es vorhin ja schon gesagt hast, Mars, bei dir ist es ja so gewesen, da wird dir öffentlich unterstellt, du würdest halt irgendwas Illegales machen oder Hate Speech betreiben, was ja nicht die Aufgabe von irgendwelchen NGOs ist, Leute an den Pranger zu stellen. Und diese Legislatur wird gerade besprochen intern und schauen wir mal, was passiert dort. Ja, weil gerade laufen ja einige Sachen im Hintergrund, weil die Nachrichtenlage ja dominiert wird von dem Ukraine-Russland-Thema, die normalerweise nicht so durchkommen würden, weil die Leute nicht so drauf fokussiert sind. Deswegen sehr schön, dass hier zumindest einige Leute noch drauf achten und deswegen habe ich das auch mal eingereicht. Ja, weil, ja. Datenschutz ist an sich noch ein Thema. An sich ist ja Datenschutz auch grundrechtlich bei uns verankert. Aber es wird immer weiter untergraben, mit den Argumenten. Ja, also die irgendwie Geräte. Kinderpornos, Hate Speech und weiteren Sachen. Ja. Die ganzen Geräte zu so Spyware zu machen, das ist aber auch nochmal eine neue Bedrohung, eine neue Qualität. Ne? Ja, das Problem ist halt, wenn du solche Systeme so machst, dass sie halt offen sind, Schnittstellen haben, wo Behörden drauf zugreifen können, oder irgendwelche Trusted Flagger oder andere Leute, die halt damit beauftragt werden oder vielleicht private Firmen auch. Ja, andere Leute können diese Hintertürchen ja auch nutzen, beispielsweise irgendwelche Kriminellen, irgendwelche Geheimdienste vielleicht auch, ja, oder halt auch, ja, politische Akteure. Das, The New Homophobia. Ja, hier haben wir einen Artikel von einer, von einem offenen homosexuellen ehemaligen Aktivisten aus Amerika. Der hat, ja, der hat versucht, eine Karriere zu machen in dieser ganzen Bubble, wo es darum geht, ja, wir wollen halt woke sein und LGBT-Aktivismus und, ja, wir kennen das Ganze, wir kennen die ganze Angelegenheit ja. Und der Herr hat halt in seiner Tätigkeit irgendwann festgestellt, ja, irgendwie läuft das alles nicht so ganz im Sinne, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe. Weil der Herr selber, weil er halt, ja, er ist einfach, er ist ein weißer Mann, er ist ein Cis-Mann, er ist homosexuell, aber das reicht halt nicht mehr aus, um quasi diesen Status einer gefährdeten Minderheit zu bekommen. For adult gay people like me, it's clear that this activism does not advance our equality, but in fact compromises our ability to live peacefully in society. I was, I quickly learned, not the right kind of queer. I was just another cis, gay male. In other words, a privileged and unevolved relic of the past. After all, I had my rights, the right to marry, the right to serve openly in the military, the right to assimilate into this oppressive, cis, heteronormative, patriarchal society. Also kurz gesagt, ja, Schwulen- und Lesbenrechte sind ja in Amerika schon länger vertreten. Es gibt da halt sehr viele Gleichstellungsgesetze, die schon länger haben. Und da er quasi der Gruppe angehört, die ja diese Rechte schon haben, ist er nicht unterdrückt genug, um einer Aktivistentätigkeit nachgehen zu können und glaubwürdig zu sein. Und da ist er dann darauf aufmerksam geworden, hat das Fach dann auch nochmal an der Universität studiert und hat halt immer mehr bekommen, okay, das Ganze ist doch eher so eine ideologische Sache, geht natürlich auf Foucault zurück, ja, die ganze Queer Theory, ja, das Aufbrechen der sozialen Kategorien, dass man halt diese Dipolarität, es gibt Männer und Frauen und Männer, die Männer lieben und Frauen, die Frauen lieben, dass man das aufbrechen muss, um die Gesellschaft zu verändern. Das ist ja Queer Theory. Ja, da hat er irgendwann gemerkt, das Ganze geht halt in eine total falsche Richtung. Da geht es mittlerweile halt nicht mehr darum, dass Menschen glücklich sind, sondern es geht halt im Endeffekt um eine Lobby, die versucht, ihre politische Ideologie durchzudrücken. Und was er halt anprangert, ist, dass abseits von wirklich medizinischen Härtefällen, wo Leute halt dieses sogenannte Gender Dysphoria haben, was ja tatsächlich eine Krankheit ist, die manche Leute haben, dass das Ganze eher propagandistisch läuft und Leuten quasi eingeredet wird, dass die im falschen Körper stecken. Leute, die normalerweise irgendwann herausgefunden hätten, okay, ich bin halt eine Frau und stehe auf Frauen, beziehungsweise ich bin ein Mann und stehe auf Männer, dass die dann halt anstatt den, wie soll ich jetzt sagen, den Weg zum schwulen Mann oder zur lesbischen Frau zu gehen, dass sie dann halt Transgender werden, obwohl sie wahrscheinlich, wenn diese ganze Propaganda in Anführungszeichen nicht auf sie eingeprasselt wäre, einfach nur bisexuell geworden wären, schwul geworden wären und lesbisch geworden wären. Und er sieht jetzt halt den Trend, dass halt immer weniger Leute schwul und lesbisch sind, sondern sich halt als queer oder transgender bezeichnen. Und er sieht sich quasi in der Rolle, dass seine Peer Group, also die schwule Männer, die auf andere Männer stehen, dass die quasi ja unterdrückt werden von dieser Gender Lobby. Und dass halt einerseits er selber und andere schwule und lesbische Leute in dieser ganzen Community halt den gleichen Diskriminierungen, also nicht den gleichen, ähnlichen Diskriminierungen ausgesetzt werden, wie beispielsweise in einem konservativen religiösen Umfeld. Er fühlt sich selber mittlerweile mehr bedroht von der ganzen Queer- und Trans-Lobby als von der religiösen Rechten in Amerika beispielsweise, weil er halt einerseits so angesehen wird, dass er die Message untergräbt, aber andererseits, dass er halt auch sieht, es wird immer mit LGBT geworben, aber die Rechte von Schwulen werden gar nicht mehr wirklich vertreten, sondern es geht halt nur noch um die queeren Leute. Ja, least accepting spaces for people like me are, of all places, the halls of LGBT rights organizations, where threat might not be violence, but it's nevertheless terrible stigmatization and shame. Ja, und er appelliert halt an die Gesamtgesellschaft, sich nicht von dieser Ideologie vereinnehmen zu lassen auf der einen Seite und sich nicht in einen Topf werfen zu lassen mit diesen Leuten, weil er es halt selber so sieht, dass die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz für Schwulen dadurch untergraben wird, dass halt direkt gesagt wird, okay, die Leute übertreiben total, du wirst in einen Topf mit denen geworfen, deswegen akzeptieren wir dich auch nicht weiter. Er meint, dass er war vor einigen Jahren gesamtgesellschaftlich akzeptierter als jetzt, weil jetzt eben die Leute, die wirklich tatsächlich was gegen Schwule und Lesben haben, in ihren Argumenten bestätigt werden, weil die Transgender-Aktivisten eben darauf bestehen, dass Kinder Operationen bekommen, dass die Hormonbehandlung bekommen und irreversibel halt körperlich verändert werden. Da gab es ja früher halt auch so ein paar Vorurteile gegenüber schwule Leute. Pädosexualität und solche Sachen. Und er selber fühlt sich halt als schwuler Mann nicht nur von den Leuten diskriminiert, sondern er meint auch, the gay message ist quasi, wird untergraben von dieser queer transgender Lobby. Ja. Die fressen sich selber. Ja, so ein bisschen wie bei den Feministinnen und den TERFs, ne? Wo die einen sagen, ihr drängelt uns raus oder so. Er sagt auch selber, er war früher auch ein Hundertprozentiger, hat an das Ganze geglaubt, aber er hat halt selber am eigenen Leibe erlebt, wie gesagt, dass er selber in dieser ganzen Organisation gar nicht mehr akzeptiert wird, weil er in Anführungszeichen selber zu viele Privilegien hat. Mann. Schlimm. Jo. So, ähnliches Thema ist hier in Florida der Gouverneur, der sich mit Disney anlegt. Disney hatten einige Mitarbeiter wohl wegen des neuen Gesetzes geklagt oder gestreikt oder Demo gemacht oder sowas. Und der Gouverneur droht jetzt dem Vergnügungspark mit Konsequenzen. Ohne Frage, Floridas Gouverneur Ron DeSantis testet im Kulturkampf seine Grenzen aus. Nun wird ausgerechnet der größte und wichtigste Arbeitgeber Floridas zu seiner Zielscheibe, Disney. Innerhalb von nur 4 Tagen verabschiedete der Kongress ein Gesetz, das Disney World in Orlando seinen Sonderstatus entzieht, zur Strafe dafür, dass der Konzern sich gegen das Don't Say Gay-Gesetz, sagt nicht homosexuell, auflehnt. Das hatte zwar ein bisschen anderen Inhalt, glaube ich, in das Gesetz, ne? So geht das hier wohl als geflügeltes Wort rum. Also im Endeffekt ist dieser Artikel hier vor allen Dingen, also der sagt halt wieder mal mehr über die Berichterstattung der Tagesschau als über das eigentliche, was der Inhalt ist. Also erstmal dieses Don't Say Gay, in dem letzten Artikel, den wir drüber hatten, da stand wenigstens noch drin, dass dieses Don't Say Gay das reine Framing halt ist von den Demokraten da, ne? Also, und jetzt wird es hier so benutzt, als wäre das das Einzige, worum es geht. Dann behaupten sie hier... Das wird nicht von allen so bezeichnet, das wird eher so nur von der einen Gruppe so bezeichnet. Ja, ne? Dann behaupten sie hier, da hätte es ganz starke Proteste gegeben. Also nach diesen Sachen, die man da so bei sozialen Medien gesehen hat, waren das 2-3 Leute, die da irgendwie Und dann meinen halt die Leute, dass es wohl in bei diesen Diversity-Kommissaren, die da innerhalb von dem Konzern haben, halt Leute gibt, die da stunk gemacht haben. Und deswegen musste sich dieser Chef von denen hier, der JPEG, heißt der, glaube ich, von Disney, der, und der kommt ja aus dieser Parksparte, soweit ich weiß. Also der hat vorher, war der Chef nur für die Parks und jetzt ist er halt der Chef von dem ganzen Konzern. Und die haben ihn Ja, quasi stimmt, dazu glaube ich, ja. gezwungen, dass er sich da irgendwie positioniert. Und das, was jetzt dieses Gesetz jetzt halt will, ist, dieser Park, als sie den gebaut haben, da haben die quasi so ein Sonderrecht bekommen, weil sie diese ganze Gegend da halt hochgezogen haben. Wie ein Staat innerhalb von einem Staat, genau. Genau, also die haben denen quasi erlaubt, da komplett ihr eigenes Ding zu machen. Ohne, also sie Ohne müssen. Gewerkschaften, Arbeitsschutz, die ganzen Leute gelten nicht als Angestellte, sondern als ob sie bei einem Filmset arbeiten, als Actors. Und die müssen noch nicht mal Gott. eine Baugenehmigung oder irgendwas einholen. Die können einfach heute entscheiden, dass sie da irgendwas hochziehen und dann können die das einfach machen. Weil das sind lauter so. Umweltschutz oder sowas auch gar kein Thema, Und das natürlich. sind lauter, das ist halt so eine Geschichte, die einfach jetzt historisch noch haben, weil die halt aus der Zeit kamen, als sie ihren Park da gebaut haben in Florida. Und da sagen jetzt halt die Regierung von Florida, allen voran halt dieser Gouverneur, dass wenn die jetzt irgendwie meinen, sie müssten da jetzt sich mit da einmischen in die Gesetzgebung von Florida, dann brauchen sie auch diesen Sonderstatus nicht mehr. Und deswegen wollen sie den jetzt aberkennen. Und das ist wohl jetzt auch schon ziemlich weit gelaufen wohl. Also ich glaube, in diesem Senat da von Florida ist das wohl schon entschieden. Also landet das ja dann im Endeffekt bei dem Gouverneur zum Umsetzen und der wird das dann wahrscheinlich auch tun, weil das ja wahrscheinlich von ihm auch irgendwie angestoßen war, diese ganze Geschichte. Also im Endeffekt ist die Nummer gelaufen, ne? Also wenn die sich da jetzt nicht noch irgendwie anders irgendwie einigen oder so, dann ja, wird das halt so laufen. Aber es wird hier wieder so Ja, das dargestellt. Und plötzlich ist die Tagesschau dann irgendwie der Meinung, dass man doch dem guten Konzern nicht reinreden darf. Hallo, die schaffen Arbeitsplätze und Also. die haben so viel Geld und oh, du. Das ist so verdrehte Welt. Denn normalerweise ist alles halt böses, alles Teil, oh Gott, da wird Geld verdient, oh mein Gott, das können ja nur schlechte Menschen sein und so. Und jetzt hier auf einmal ist das so ein super Konzern, der so viele Arbeitsplätze schafft und so gesellschaftlich. So gute Ideen haben und die wollen die LGBT-Community hier schützen von den bösen, bösen Kulturkämpfen. Bösen. Na, also, diese Berichterstattung ist so unterirdisch, das ist halt wirklich wieder nur so unsere Vorurteile runtergeschrieben, nichts hinterfragt, nichts geprüft, nicht mal irgendwie geguckt, aus welchen Gründen überhaupt und was soll das überhaupt? Nein, ich habe irgendwo in den, das ist halt mit diesen Auslandskorrespondenten von der ARD und ZDF. Die ja immer so hochgehalten werden, als, oh, wir haben so viele Auslandskorrespondenten, keiner kann sich das leisten, aber wir haben das alles. So viele Auslandskorrespondenten. Ja, und was machen die? Die hocken da in Washington und gucken scheiß CNN und schreiben die Kacke ab, die denen da vorkauen. Also, das ist Auslandskorrespondenten von, na, weil da steckt doch nichts drin. Kann man ganz schön Nichts mit drin an auskommen, ja. irgendwelche eigenen Recherche oder so. Oder wir haben mal irgendwen angerufen und ihn gefragt, was seine Meinung ist oder so. Oder wir haben ein Genau, Interview mit dem keine Gouverneur Recherche. geführt oder Wenn mit die das irgendwem, wissen, der das das geschrieben hat gibt's auch. oder Das so. fragt man sich nur, wissen die das nicht? Sind die wirklich so inkompetent? Oder sind sie einfach so faul? Oder ist es halt auch wieder von Disney bezahlte Marketing im Nee, Öffentlich-Rechtlichen? das ist Faulheit. Das Gedanken ist, die machen. denken, die hätten das alles verstanden, weil sie es da ja in den Medien gelesen haben und das sind ja gute Journalisten da, die werden das aber alles schon richtig aufbereitet haben. Dann schreiben wir das einfach mal ab und schicken es ab hier. Naja, wie viel heißt es hier noch, dass es schon, dass diese Aktion irgendwie Steuererhöhung für die Bewohner der zwei Städte bedeuten könnte, in denen da Disney eben aktiv ist, weil die das wohl, ja, weil die wohl aktuell die Sachen mit dem Müll machen und so weiter, ganze Verwaltung, Regeln und so. Wenn das dann wegfällt, müssen natürlich die Leute das wieder bezahlen. Ja, keine Ahnung, ob das so schlimm ist oder so. angeblich 20%. Ja, kann ihm dann eben auch sozusagen negativ da Ja, das sind die rein. alten Libertären hier von der Tagesschau. Die Ja, machen das sich da halt ist Gedanken, dass der Staat kommt und sagt, hier. Oh Mann. Ja, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst haben sie auch beschäftigt, naja. Ja, beschäftigt als Schauspieler, ne? Wahrscheinlich. Ja, das ist hier eine Geschichte, wo man sich auch wieder so denkt, wie weit wir hier in Deutschland schon sind. Mit dieser ganzen Akzeptanz von dem ganzen Blödsinn. Die haben ohne Scheiß dieses Buch Sprache und Sein von der Autorin Gybra Gümüşay als Thema im Deutschabitur in Nordrhein-Westfalen gehabt, jetzt die Woche über. Und das ist doch eine gute Sache. Dann können auch die Leute, die nichts können, außer jammern, die können mitfühlen mit der Autorin und ein gutes Abi schreiben. Mann, ich musste noch über Antigone was machen. Da hätte ich lieber darüber was gemacht, muss ich sagen. Das ist bestimmt einfacher. Ja, aber ich meine Sprache und Sein. Was ist im Endeffekt, es ist Blank Slate. Blank Slate und Noble Savage. Hast du das gelesen, oder was? Von der Kübra? Ehrlich gesagt, nein, aber das ist schon aus den ganzen Interviews, die sie dazu gegeben hat. Ja, das also, das ja, außerdem, du musst ja im Endeffekt nur das wiedercoin, was da in dem Buch gesagt wird, deine Ideologie, und dann kriegst du deine gute Note. Ja. Ich meine, anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass sich damit wirklich kritisch auseinandergesetzt wird, wie man sich das ja eigentlich so überlegen könnte. Ja. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber das sind wahrscheinlich so ein paar Deutsch-Heinis, die halt meinen so, ja, Sprache ist überhaupt das Allerwichtigste. Das schafft alles. Das schafft die ganze Welt. Ne? Nichts anderes brauchen wir. Wir brauchen eigentlich nur Sprache. Und die Kübra hat ein Buch geschrieben, da steht das so drin. Und das ist ja überhaupt das Wichtigste, was die Leute irgendwie brauchen. Also ja. Na, also das sind die zwei dicksten Fehlschlüsse, die wir haben, generell in der Betrachtung von der Welt im Moment, sind diese zwei Sachen. Blank Slate, also dass man irgendwie sagt, so ja, die Leute, es ist alles nur kulturell und es gibt überhaupt nichts, ne, nur Kultur und Einfluss. Und die Leute kriegen alles nur beigebracht und das andere Ding ist dieses Noble Savage-Ding, dass irgendwelche Naturvölker oder so eine bessere Moral haben, weil die halt nicht berührt sind von dieser schrecklichen Moderne und diesem schrecklichen hier weltlichen und so, ne? Und diesen ganzen Logiken und Bedingungen und Rationalität und dieses ganze Zeug, das korrumpiert die Leute ja alle nur und entfremdet sie und so. Das ist diese Scheiße, die den Leuten da aufs Brot schmiert. Und die hat ja auch vor Jahren schon bei der Republika Laugh Out Loud, war damals das Motto, da hat sie ja schon diesen Vortrag auch gehalten mit Liebe organisieren und so, da läuft es eigentlich kalten Rücken runter. Und ja, was ja auch angedeutet wird in diesem Artikel, dass man ihr ja irgendwelche Nähe zu irgendwelchen radikalen Organisationen nachsagt, wo dann hier in dem Artikel aber geschrieben wird, irgendwie, ja, aber der und der hätte ja irgendwie, das würde ja verkennen, dass sie sich ja selber davon distanziert und so. Und dann denke ich mir auch wieder so, ja, das wird auf Nachfrage, sagt man den Leuten das dann. Ja, das finde ich natürlich alles ganz schlecht. Aber auf der anderen Seite, das wurde jetzt bei Twitter, lief das rum, dass sie in ihrem Buch halt eben auch schreibt, so, ja, warum lesen wir überhaupt diese deutschen Dichter und so, warum lesen wir nicht den sowieso da aus der Türkei irgendwie, das ist doch Kolonialismus und ganz furchtbar und so, und dieser sowieso aus der Türkei, das ist halt so ein Typ, der richtig üble Ansichten hat und vertritt, ne? Also wo es einem richtig die Schuhe auszieht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, deswegen will ich es jetzt hier nicht versuchen aus dem Gedächtnis irgendwie, aber halt so richtig üblen Kram, wo der aber, wenn das ein Deutscher wäre, wo der aber 50 Mal schon gecancelt wäre. Na, und das also ist dann so. Aushelfen, da gibt es natürlich auch schöne Zusammenfassungen, Abiturhilfen und sowas. In Zusammenhang mit dem Erstarken rechter und menschenfeindlicher Positionen in der Gesellschaft ist auch die Sprache als Medium populistischer Akteure in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Debatten gerückt. Das Buch thematisiert sprachliche Praxen, durch die einzelne Personen ihrer Individualität beraubt werden. Es wird Macht ausgeübt und Denken wird eingeschränkt. Aus Sicht einer Frau muslimischen Glaubens, die in der Öffentlichkeit steht, wird reflektiert, wie unsere Sprache und deren Wirkung kommuniziert werden kann, ohne dass Menschen dabei auf Kategorien reduziert werden. Ja, kleine Abiturhilfe. Ja, also wie gesagt, Wiedercoin von irgendwelchen intersektionellen Themen. Ja, warum dann nicht gleich irgendwie Foucault? Frage ich mich da. Ja, Wahrscheinlich, richtig. weil er nicht auf Deutsch geschrieben hat, im Gegensatz zu Kübra. Ja, und hier haben wir ja, es gab ja, wir hatten ja letzte Woche schon über die Demonstrationen geredet, die es mal wieder gab, zum Beispiel hier bei mir in Hannover und vor allen Dingen in Berlin mit Palästinenserzeug. Und da wurde jetzt auch jemand gesichtet, ein Schauspieler aus einem Anti-Extremismus-Film. Und der Film heißt ein was, ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude, war es, glaube ich. Basiert auf einem Buch. Und ja, also ein biografischen Buch wohl oder an die eigene Geschichte angelehnten Roman, weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall mit eigenen Erfahrungen drin. Und ja, geile Aktion. Natürlich ist das auch alles, der ganze Film und die Leute, die da mitgewirkt haben, sind natürlich auch gehypt worden von allen möglichen Leuten. So nach dem Motto, ja, hier Verständigung und gegen Rassismus und so ein Zeug. Ja. Fantastisch. Und der Artikel hier ist von der Bild. Dreimal dürft ihr raten, von wem. Ich kenne eine. Julia oder so. Genau, das ist von Julia Bassert. Genau. Ist ja auch toll. Ein nasser Hund, das ist ein Film, da geht es um, ja, Diskriminierung Vorurteile, im Diskriminierung Iran-Spiel von in Deutschland ist. Palästinensern gegenüber Ja, Juden in ist ja Deutschland. Faust auf Auge, sage ich dazu, ne? Ja. Ja, hier haben wir noch einen Artikel von der Bild. Und zwar hat die Premierministerin von Schweden wohl sich dazu geäußert, dass die Integration in ihrem Land nicht so sauber abgelaufen wäre. Ich kann das noch eben nochmal raussuchen. Das war für Bildverhältnisse doch ein relativ langer Artikel. Meine ich. Das habe ich nämlich gelöscht, echt Hofmann. Nee, da. Überwiegend Ja, muslimisch hier, ja. war da jetzt so viel drin? Im Endeffekt ist doch schon alles klar. Wir hatten ja diese Ausschreitung wegen den Ja, genau, viel mehr war da Koranverbrennungen. auch nicht, ne? Und was sie im Endeffekt sagen ist, ja, wir sehen ein, dass wir Integration versagt haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, wie lange ist sie da schon am Ruder, habe ich mich Wir gefragt. geloben Besserung. Und Wir haben es ja. versäumt, die große Zahl von Einwanderern vernünftig zu integrieren, ja. Das ist Ja, natürlich bei extrem. solchen Aussagen denke ich mir immer, ja, und jetzt, ab heute, Aber ist dann ehrlich. jetzt welche, Was ist denn das, wenn du welche sowas dann Taktik schickst, sagst? Dann geplant? stehst du aber auch doof da eigentlich, oder? So. Ja. Integration mangelhaft. Ja, Meine wie macht Arbeit man war denn jetzt schlecht. weiter, ist ja die Frage. Also. Die Abschottung ist also so weit fortgeschritten, dass wir in Schweden Parallelgesellschaften haben. Okay. Weiter zu den Ausschreitungen gekommen. Nee. Fehlte Meinungsfreiheit. Die Regierungschefin hat Kriminellen die Schuld an der Gewalt, okay. Deshalb beantwortet ja noch nicht die Frage, wie es weitergehen soll. Das steht hier aber scheinbar auch nicht. Ja, die haben halt Gangs gesagt, aber ich meine, hier bei uns hat man dann auch das Gangs-Narrativ übernommen, aber man hat ja auch Partyszene gesagt. Ich meine. Partyorientierte Jugendliche, oder wie war das? Ja, und heute ist ja Vollidiot. 1. Mai und hier haben wir erste Bilder aus Berlin von der Demonstration hier von der Zara Riffler, von der Journalistin von Tichys Einblick. Und die ist da halt unterwegs, macht ein paar Fotos, zum Beispiel von diesem hier No War, but Class War mit Ja, einem super. transsexuellen Emblem drauf oder was auch immer das jetzt ist. Das ist ja Dann irgendwie, break ist your das nicht. chains. Break your chains, Ja, people. genau, Break Your Chains, Klassenkampf. Und dieses Jahr ist ja, deswegen ist das jetzt hier auch einsortiert, weil die Migrantifa-Organisation haben sie jetzt an die Spitze gesetzt. Und das Motto von der Demo ist irgendwie Yalla Klassenkampf oder so. Und ja, also im Endeffekt dieses ganze Ding von wegen Migranten, Linksextremisten sind irgendwie unsere neuen Vorkämpfer für alles. Ja, wie sie hier schreibt, 1. Mai, Linke und Antisemiten, migrantisches Bündnis, unter anderem Migrantifa und Palästina spricht. Schließt sich erstmals an und stellt den Frontblock. Also, ja, diese Leute schicken sich halt an, diese linke Szene ziemlich stark zu vereinnahmen, würde ich mal sagen. Also ich meine, so Überschneidungspunkte gab es da sicherlich schon länger, aber jetzt wird das halt immer mehr institutionalisiert, da bei den Leuten, die das kauften, kauften auch das und so. Gut, gerade die Palästina-Bewegung hatte ja immer schon diesen kommunistischen linken Ja, in den 68ern und so waren die auch schon dran und so, ne? Aber auf jeden Fall jetzt wird es halt auch auf die Straße gepackt und so. Und ja, mit Genderkram, wie wir sehen. Klassenkampf. Das ist die neue Friedensbewegung. Kein Krieg, aber Klassenkrieg. Ja, und 68er ist auch eine gute Überleitung. Ich habe mir hier die Woche über dieses Interview hier angeschaut und das ist also 1968, Jahr des Aufstands, ein Interview von Dreisat, was geführt wurde 10 Jahre nach 68, also im Jahr 67. Und da in dem, auf diesen Sofern, da sitzen ein Journalist von der Welt, das ist der Herr, den wir hier im Vordergrund sehen, dann der Rudi Dutschke und Daniel Cohn-Bendit quasi als Vertreter der 68er-Bewegung und dann noch ein Journalist, glaube ich, wo ich jetzt wieder vergessen habe, wo der hingehört, und der Moderator, der da so einen österreichischen Akzent hat. Und ich fand das ziemlich interessant, was sie jetzt konkret an dieser Stelle hier debattieren, das wollte ich euch mal vorspielen. Gefunden hat das ganze Ding der Marcel Peitmann, der hatte das bei Twitter rumgeschickt, das hatte ich mir mal angeschaut. An dieser Stelle schönen Gruß. Gutes Fundstück. Direkt geklaut. Also die Polizei hat, was sie ja der Wahl muss einmal dort hinkommen, ja, was sie ja damals beanstandet haben. Die Gewalt, die jetzt da ist, kommt aus der damaligen Studentin. So ist eine These. Ich kann es mit einem Satz, er braucht Lenk, bitte. Aber ja. Ich habe klar machen wollen, dass es eine Eskalation von Gewalt, eine Kausalkette von Gewalt gegeben hat, die mit dem Niederwollen von Meinungsgegnern begann, sich auf die von mir bereits geschilderte Weise fortsetzte, sich in Steinwürfen, in Kaufhausbrandstiftungsaufforderungen, in Kaufhausbränden immer weiterentwickelte und eines Tages Todesopfer forderte, es wurde geschossen. Und es sind die Terroristen, die heute noch schießen und die ein akutes Problem darstellen und bei deren Aktivitäten zu fragen ist, woher kommen die und woher kommt das? Ist es eine Gewalteskalation oder ist es aus sich heraus als Terrorismus plötzlich aufgebrochen? Und wenn ich das versuche, und das sollte eigentlich jeder tun, zurückzuverfolgen, aus welcher Richtung das gekommen ist, wie es begonnen und sich fortgesetzt hat, dann komme ich eben in jene Zeit. Und wenn es Rechtsradikale gewesen wären oder wären, die heute diesen Terrorismus in der uns allen leider bekannten Form ausüben, dann hätte es ja wohl auch eine Rolle spielen müssen, zu sagen, das sind alte oder neue Nazis, das sind Rechtsradikale, die kommen aus den Kreisen der NPD oder wo immer. Das hätte jeden interessiert und sie können Gift draufnehmen. Ich hätte diese Wurzeln, wenn sie rechtsradikal gewesen wären, nicht weniger radikal jetzt im Sinne des Ausgrabens der Wurzel sichtbar zu machen versucht in meiner journalistischen Arbeit, wie in diesem Falle, wo ich aber zu keinem anderen Resultat kommen kann, als dass der Terrorismus, lesen Sie alle Pamphlete der Baader-Meinhof-Organisation und ihrer Nachfolgeorganisationen, von dieser Richtung gekommen ist, die damals die ihre war. Ich brauche es hoffentlich nicht zu sagen, dass ich sie nicht mit den Terroristen von heute identifiziere. Nur verfolge ich den Weg dessen, was uns da heute aufgeladen ist, zurück, dann komme ich unweigerlich zu ihren Aktivitäten. Gut, und dann. Ja, bevor die beiden Herrschaften da jetzt loslegen, Ja, das fand ich halt schon mal interessant, weil es ist im Endeffekt ja genau diese Diskussion, die wir jetzt ja immer noch führen, wo ja auch immer noch behauptet wird, so ja, das wird ja alles nur beleuchtet, weil das linksextrem ist und irgendwelche NSU-Opfer, da denkt man dann nur an Clankriminalität und dies, das, jenes und das ist ja alles so unglaublich. Oh. In Wahrheit ist doch überall alles rechts und so weiter und so fort. Und das wird ja gedeckt und das finden alle großartig und so. Und ich habe halt von 78 schon den Weltjournalisten, der da sitzt und sagt so, naja, wenn das alles irgendwie rechtsextrem wäre, dann würde ich da halt darüber schreiben. Und so schreibe ich halt über euren Scheiß. Und das wollen die Leute natürlich alle nicht wahrhaben und so. Und ja, Gewalt. Und jetzt kommt halt noch was Interessantes, weil nämlich Herr Dutschke jetzt gleich ausholt und uns Gewalt definieren möchte. Und das ist auch sehr interessant. Ich bin auch mal gespannt. Ich komme zu etwas Das ist anderem. es jetzt, bitte. Der entscheidende Punkt ist, dass Sie einen Begriff von Gewalt haben, der nicht dem meinen entspricht. Sie können über eine solche Gewaltform schreiben und dagegen polemisieren. Sie können aber wahrscheinlich nichts anfangen mit einer Definition, die da heißt, Gewalt ist erstmal eine sozialökonomische Tradition. Das heißt, Gewalt. Über Gewalt verfügt derjenige in einer Gesellschaft, der über Grundstruktursetzung einer Gesellschaft Ach verfügt. Das sind so ist das. Eigentumsverhältnisse, das sind Machtstrukturen, das sind bestimmte Institutionen, Verfügungsgewalt dort und dort und dort. Wer hat Eigentum gehabt? Wer hat Verfügungsgewalt gehabt? Strukturell. Was für ein dummes Zeug, wa? Es ist Also alles zwei Männer. strukturell. Ja, Hier wir fischt er kommen. mit seiner Zigarette, muss ich dazu gerade mal sagen. Sieht Ja, man heute gar nicht mehr. das ist halt eine andere Zeit. Die sind ja die ganze Zeit alle am Rauchen, am Mampfen und so. Ne? Also das ist echt lustig, was sie da damals versendet haben. Die sind da, ja, die hocken da ganz gemütlich, fressen sich da voll. Die haben da irgendwelche Ja. Snacks auf dem Tisch stehen, rauchen wie Hulle. Vielleicht Ja. noch ein leckerer Whisky? Ja, aber nochmal zurück zum Thema. Ne? Strukturell, es ist alles, die Struktur in der Gesellschaft ist das einzig Ausschlaggebende und die sagt quasi an, ja, du kannst also gar keine Gewalt ausüben, weil du ja nicht die Struktur hast, weil du nicht die Macht hast und so weiter. Ja. Das ist dieser genau derselbe postmoderne Anspruch, der heute Mainstream geworden ist. Den hast du da jetzt von Rudi Dutschke auf dem Sofa 10 Jahre nach 68. Genau dieselbe Scheiße, Ja, die nur, dass jetzt es sich nicht so Mainstream auf Gewalt geworden ist. bezieht, oder? Ja doch, das ist seine Definition von Gewalt. Gewalt Ja, ist nee, wenn nur, damals, aber wenn ich meine, heute es. bezieht sich das ein bisschen auf andere Sachen. Gewalt ist nur, wenn du die Struktur hast. Das ist ja genau das, was er sagt. Und das Ja, ist eine genau Struktur dieselbe sollte eher Scheiße. Rassismus und so weiter, aber gut, das kann man jetzt gewaltig empfinden, aber ja. Ja, die Struktur macht ja auch den Rassismus und alles. Das ist die Struktur halt. Ja, genau. Ja, bei ihm ging es eben noch um Gewalt und heute geht es um Rassismus, Diskriminierung, das eben in der Ja, ist ja auch Struktur alles steckt und Gewalt. so. Ist natürlich im Prinzip auch eine Form von Gewalt, richtig, ja. Ja, die Struktur. Ja, das fand ich halt faszinierend. Und er holt jetzt gleich noch Ist irgendwie dazu aus, irgendwas von Zorn und so da noch mit drauf zu packen oder so. Das ist dann irgendwie der Zorn der Arbeiterschaft. Ist auch in mehreren Stellen, das ganze Ding geht 3 Stunden. Und an mehreren Stellen ist das so, dass sie sich darüber streiten, wie viel Arbeiterschaft da jetzt wirklich in diesem ganzen 68er-Ding nämlich drin war. Nämlich, ja, der Weltmensch sagt natürlich nichts. Und der Dutschke und der Cohn-Bendit sagen natürlich, ja, überall, das hat nur keiner gesehen. In Wahrheit waren die Studenten ja nur sichtbar. Ne? Da hatte doch mal so eine Feministin auf dem Podium erklärt, dass das dann zu der Zeit war alles Arbeit. Das war sozialistische Ah, Arbeit, das auch gut. war politische Arbeit, das war ideologische Arbeit und so, das war Geschlechterarbeit und so. Ne? Zu der Zeit war einfach alles Arbeit. Ja. Interessant fand ich auch, wo die gelacht haben. Ha, Kaufhausbrände. Ha, Ja. Unwendet, ja. Und auch das höhnische Haha-Organisation vom Cohn-Bendit, der hat mich böse an die Leute erinnert, die heute bei der Antifa immer sagen, das ist ja kein Verein. Ja, und Frau Giffey hat heute ein Ei abbekommen. Sieht man hier zwar nicht in dem Video, Ups. weil gleich ein Banner davor ist. Und sie hat sich hier bei der Polizei bedankt und das geht natürlich gar nicht in Berlin. Bei der ersten Maikundgebung. Da Okay. muss man Bitte direkt hören mal. Sie auf. mit Eiern auf mich zu werfen. Allen, die unsere Demokratie schützen, die Tausenden von Polizistinnen und Polizisten, die an diesem Wochenende im Einsatz sind. Und da gab es Buhrufe, ganz furchtbar. Und ja. Ja, und Herr Mansour sagt, ja, ständig anständig sein muss gelernt werden, wenn man sich dann aber daran gewohnt hat, sich nur selbst zu hören und nur sich und seine Blase zu feiern, dann tut Zuhören schon weh, überfordert und kann sogar zu Gewalt führen. Deshalb Solidarität mit Giffey. Hat der Kohl nicht auch mal ein Ei abgekriegt? Ja, ich glaube, der hat noch mehr abbekommen als nur ein Ei. Na, wirklich, ja. Ja, aber es gibt auch dieses berühmte Ding, das war, glaube ich, in Dresden oder so, wo es dieses Bild gibt, wie er versucht, sich aus von den Sicherheitsbeamten zu lösen, die ihn festhalten, um den Typ aufs Maul zu hauen. Ja, Edition F startet durch. Edition F, lange Zeit nur bekannt als cringige Frauenwebseite, dann später bekannt als die Frauenwebseite mit der Female Future Force Academy, nicht verwechseln mit Fox Force 5, das ist was anderes. Dann die Nachricht, dass die Female Future Force Academy leider nicht mehr so stattfindet, wie es geplant war. Man dachte schon, das ist der Anfang vom Ende. Nein, jetzt kommt Edition F Consulting. Also da soll auch Geld reinkommen, natürlich. Ne? Wir haben es nicht geregelt gekriegt, also beraten wir euch jetzt. Genau. Super. Als Nora, Vanessa und Susanne Edition F 2014 gegründet haben, stand Parität ganz oben auf der Liste der zu erreichenden Ziele. In den letzten 8 Jahren hat sich unser Verständnis von Diversität natürlich weiterentwickelt. Wir denken heute nicht mehr in binären Geschlechterstrukturen und wissen auch um die Bedeutung von Intersektionen im Feminismus. Wenn wir Diversität sagen, meinen wir damit alle Dimensionen, Geschlecht und geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung, Alter, soziale Herkunft, ethnische Herkunft und Nationalität, körperliche und geistige Fähigkeiten, beziehungsweise Religion und Weltanschauung. Weltanschauung war gelogen. Wann kommt das mit den Dimensionen? Ich habe es auch nicht gehört. Das sind die Diversitätsdimensionen. Ach, die Geschlecht, Geschlecht und sexuelle Orientierung und die Identitätsdimensionen im intersektionalen Universum. Ja, ja. Für jeden sein Plätzchen. One Future is Equal ist unser Unternehmensleiter. Wir arbeiten tagtäglich daran, den Weg hin zur Gleichberechtigung aktiv mitzugestalten. Das schien es uns logisch, unter der Prämisse, unser größtes Event zu gestalten. Wenn wir uns die diversen Gender Gaps anschauen, sehen wir, dass Frauen und vor allem Mütter weiterhin enorme Ungerechtigkeit erfahren. Wir beobachten, dass marginalisierte Gruppen wie schwarze Menschen und People of Color, queere Personen und Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt darüber hinaus weiterhin schwer diskriminiert werden. Das alles müssen wir gerechter gestalten, um ein besseres Leben für alle zu gewährleisten und unsere Wirtschaft zukunftsfähig aufzustellen. Die Wirtschaft ist im Arsch, Mädchen. Da brauchst du nichts mehr zukunftsträchtig aufstellen. Kannst hoffen, dass irgendwie noch ein bisschen was funktioniert. Dafür hat die Merkel schon gesorgt. Wir beraten mit Edition F Consulting in 3 Bereichen. Zum einen gehen wir in eure Unternehmen und eruieren mit euch, an welchen Punkten ihr in Sachen diverse Strukturen steht. Das ist der Punkt, an dem es weh tut, aber das ist gut. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als so ein paar frisch fertig studierte Genderwissenschaftler zu mir in die Firma einzuladen und die mir dann erklären, warum ich ein rassistischer Sexist bin. Und wie du wieder reich wirst, nicht? Damit. Naja, erstmal werden die reich. Ja. Wir helfen euch dabei, die authentische Kommunikation an die Endverbraucherin auf die Beine zu stellen. Wir stellen mit euch Kommunikationsstrategien für Produkte und Kampagnen auf. Von gendergerechter Sprache über Sensitivity Readings, über die Zusammenstellung der passenden MultiplikatorInnen übernehmen ExpertInnen aus unseren eigenen Reihen oder aus unserem umfangreichen Netzwerk. Ganz Berlin ist eine Wolke, weil Edition F ihnen jetzt hier die Consulting-Jobs rüberschiebt. Da werden wir alle Namen wiederfinden, die wir schon kennen. Edition F Consulting ist das fehlende Puzzlestück in unserer Unternehmensvision, Gleichberechtigung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu erreichen. Mit Edition F Consulting möchten wir Unternehmen da abholen, wo sie stehen. 5 Euro ins Phrasenschwein, bitte. Absolut. Und bei ihrem Weg durch das nicht immer seichte Fahrwasser Diversität an die Hand nehmen. Das nicht immer seichte Fahrwasser. Seid ihr doof? Fahrwasser, wenn du seichtes Wasser hast, ist das kein Fahrwasser. Und wenn das nicht seicht ist, dann ist das ganz gut, weil dann setzt dein Schiff nicht auf. Aber man muss ja als Feministin keine Ahnung von nautischen Metaphern haben. Macht Nautik 4- oder so. Du musst doch mal seichtes Fahrwasser hier zulassen. Sei doch mal divers. Auch mal in seichten Wasserfahren versuchen. Jedes Unternehmen, das wirklich Schritte in die richtige Richtung gehen möchte, soll sich gerne bei uns melden. Irgendwann muss man immer den ersten Schritt machen. Warum also nicht heute und mit uns an eurer Seite? Den Schritt ins seichte Fahrwasser. Wenn du zu lange ins seichte Fahrwasser schaust, schaut das seichte Fahrwasser zurück. Edition F, meine Damen und Herren. Ja, und hier haben wir den Bundesverband der liberalen Frauen. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass da jemand jetzt in den Bundesvorstand gerückt ist, den ich für ziemlich so lala halte, sagen wir es mal so. Aber der Bundesvorstand der liberalen Frauen ist außer sich. Die freuen sich wie Hulle. Am Wochenende stieg der Frauenanteil im Bundesvorstand der FDP auf 42%. Jetzt nicht nachlassen. Das kriegen wir noch in den anderen Gremien der Partei hin. Ja, dabei hilft es auch für die FDP, neue Wege zu beschreiten, wie die FDP Bayern es getan hat, als sie den Weg für Doppelspitzen freimachten. Aber von nichts kommt nichts. Also, liebe Frauen, werft euren Hut in den Ring. Demokratie braucht Mitwirkung, auch deine. Ja, Doppelspitze, ganz wichtig. Braucht man unbedingt. Ja, haben die anderen Parteien auch total gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, und überhaupt, ne? Einfach Frauen. Es ist egal, was die wollen, was die können. Das ist Frauen. Wir brauchen Frauen. 42%, da ist noch mehr. Jetzt nicht nachlassen. Frauen. Wir kriegen den Hals nicht voll. Ja, und eine ehemalige Einzelspitze war die Dame hier, Frau Suding. Könnt ihr euch noch erinnern? Katja Suding? Ja, so dunkel. War das nicht irgendwie mit einer Freundin von der, weiß ich nicht mehr genau. FDP, oder? Ja, von der FDP, ja. Und sie war ja Vorsitzende in Hamburg von dem Landesverband und hatte da auch einen ziemlich erfolgreichen Wahlkampf geführt gehabt. Damals, als die FDP ja überall ziemlich am Boden lag, ist es ihr da ja gelungen, quasi die Wende einzuleiten durch den Wiedereinzug in die Bürgerschaft in Hamburg. Und dann gab es mal, als sie dann in den Bundestag gewechselt ist, gab es mal die lustige Sache, als die Jamaika-Verhandlungen noch liefen, dass sie eine kurze Zeit als Bundesfamilienministerin gehandelt wurde, die Frau Suding. Was einen absoluten Meltdown bei den üblichen Aktivistenklicken verursacht hat, weil die sofort gesagt haben, oh nein, eine FDP-Person, die nicht komplett in unserem Frame hier drin ist von Unterdrückung und so weiter und so fort, die wird unsere ganzen Gelder streichen und alles, ne? Also da war das Geschrei groß. Und sie hat jetzt hier ein Buch geschrieben, da bin ich drauf aufmerksam geworden, wie ich vorhin schon meinte, über diesen Talk von Mareile und den Leuten da, weil die sich da nämlich darauf bezogen hatten und da ging es darum, also in dem Talk haben sie sich darauf bezogen, in dem Zusammenhang, dass die Frau Suding, und das schreibt sie in ihrem Buch auch, die hatte mal einen Shitstorm während der Corona-Zeit, weil sie quasi sinngemäß geschrieben hatte, was bringt es denn jetzt, wenn wir jetzt unser ganzes Leben hier in Stillstand bringen, dann ist das vielleicht gut für die Gesundheit, aber wir müssen ja unser Leben auch leben, so nach dem Motto, ne? Also die Abwägung halt eben, wenn wir jetzt alle zu Hause sitzen, das ist ja quasi dann so, als wären wir weg, so, ne? Also diese Abwägung halt. Ich kann es nicht mehr genau. Sie hat das wesentlich besser ausgedrückt. Aber das war auf jeden Fall so die Quintessenz des Ganzen. Und das hat natürlich bei so Leuten auch aus dem FDP-Lager, die halt auf diesem, ja, es ist alles schließen und, oh, und uns alle einpacken in Watte in drei Lagen und so weiter und so fort, war das natürlich auch ganz furchtbar. Und alle möglichen anderen Leute aus der Corona-Ultra-Blase haben sich natürlich auch, natürlich nicht, weil die Dame eine Frau ist, sondern nur wegen dem, was sie gesagt hat, ne, muss man wissen, weil in solche Richtungen läuft das ja nur so. Da tierisch drüber aufgeregt und ja, da Gülle über die Dame ausgekippt. Heute in diesem Buch schreibt sie jetzt quasi, weil sie hat ja jetzt nach einer Periode im Bundestag ihren Rückzug von allem bekannt gegeben. Heute in diesem Buch mit dem Untertitel Wie ich mich selbst verlor und wiederfand, schreibt sie quasi ihren Werdegang von dem Moment, wo sie sich entschieden hat, diese Spitzenkandidatur da zu übernehmen, bis sie jetzt halt aus dem Bundestag ausgeschieden ist und beschreibt das halt eben so, dass sie da total unglücklich war mit diesen ganzen Sachen. Also dieses ganze ständig irgendwelche Termine wahrnehmen von mit irgendwelchen Parteifreunden, weil die einen ja sonst nicht auf irgendwelche Listen wählen oder so. Und da muss man ja zu einem dann nett sein und so. Und dann gab es noch dieses ganze Hin und Her da bei ihr in der Hamburger FDP und da ist ja jetzt auch wieder, wie wir letzte Woche hatten, ziemlicher Beef drin. Und da sind ja Leute dann ausgestiegen und haben diese Partei Neue Liberale gegründet, falls ihr euch noch erinnern könnt, vor ein paar Jahren war das ja so ein Ding. Und lauter solche Sachen. Und ja, also man muss es halt diesen ganzen Leuten allen irgendwie recht machen und dann gibt es irgendwelche blöden Journalisten, die einen falsch verstehen wollen und dieses ganze Zeug. Und ja, natürlich verbindet sie das mit, ich habe es so schwer, weil ich eine Frau bin, wo ich mir dann halt auch wieder so denke, alter Schwede, also ich meine, ich kann so viele Sachen, die sie da drin schreibt, komplett nachvollziehen, obwohl ich keine Frau bin. Also das ist wirklich nicht jedermanns und jeder Fraus Ding, dieses ganze parteiinterne, ja, du hast halt irgendwelche Leute, die irgendwann mal ihre ganzen Kumpels da irgendwie mitgebracht haben von der Uni oder so, ne, die sind sich dann total freundlich oder so, oder man redet irgendwem dann nach dem Mund, damit man dann da irgendwo in irgendwelche Gremien da irgendwie gewählt wird oder was weiß ich nicht was und so ein Zeug. Und das ist auf jeden Fall ein Ding in diesen Parteien, das ist in allen Parteien so. Und ja, das ist total frustrierend, ätzend Ja, und als Frau hast du doch da hervorragende für viele Chancen. Leute ist das halt nichts. Und was sie dann überhaupt nicht wahrnimmt, ist halt dieses Ding, dass ja auch schon diese Kandidatur, Spitzenkandidatur und so ja quasi an sie rangetragen wird. Also der Beginn von dem Buch ist, dass sie in Urlaub fährt und dann da 1000 Nachrichten auf ihrem Handy hat, dass sie doch jetzt da kandidieren soll. Und also, das hat halt auch nicht jeder, der in der Partei ist, dass ihm alle Leute pausenlos sagen, hier, das ist doch super und so. Und auch als sie dann sich da entschieden hat, halt eben auszusteigen aus dem Ganzen, da schildert sich halt auch, wie alle möglichen Leute ihr halt Christian Lindner und so halt ständig nur sagen, so, ja, ach, mach das doch weiter und du hast das doch so gut gemacht und so weiter und so fort. Also es ist jetzt absolut nicht so, dass sie da nur Gegenwind hatte oder so. Aber man lebt halt nur noch für diese Geschichte. Ne? Das ist halt wirklich so. Und wenn du so ein Mandat hast und dieses ganze Zeug und du hast, sie schildert das halt in diesem Buch, zumindest grob, dass du dann alle Nase lang in irgendwelchen Diskussionen sitzt mit irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Scheiße diskutieren wollen, wo das irgendwie festgefahren ist. Und das sind alles Sachen, die ich auch schon erlebt habe, ne? Auf jeden Fall. Und das ist auch mega frustrierend und so. Und das ist Kacke. Und da kann man auch teilweise auch wirklich überhaupt nichts machen. Und da sage ich mal, so hat Frau Suding auf jeden Fall einiges mehr da gerissen schon als ich. Ne? Also, und ja. Ja, so, wenn sie einen alle schieben wollen, das ist schon eine Form von Druck, das sehe ich einerseits ein, aber andererseits ist das so, dass er irgendwie auch ein positiver Als Druck ich und sein tausend könnte. andere Leute halt auch. Ne? Und ich kann das absolut nachvollziehen, dass sie dann natürlich sagt so, ja, hier, ich bin eigentlich nur noch ja, ich werde halt nur noch gedrückt von allen Leuten so in alle möglichen Richtungen und so und verliere mich da irgendwie und mein Leben geht irgendwie weg. Aber ja, das ist dieser Politikbetrieb halt eben, ne? Wo ich mir auch wieder so denke, ja, du als Frau merkst das dann vielleicht eher und die sind andere Dinge dann wichtiger. Und dann hast du vielleicht irgendwelche getriebenen Männer dann eher, die sich dann da reinstoßen, die dann halt ihr Leben dann halt dieser Scheiße opfern. Und da habe ich auch schon so viele Sachen halt eben gehört, zum Beispiel von einem, der dann da abgetreten ist aus dem Vorstand und der halt knallhart gesagt hat, ich sag mal im Nachfolger, ne, du brauchst auf jeden Fall Zeit für die ganze Geschichte und so, und gesagt hat so, mir hat das meine ehrenamtliche Arbeit für die Partei im Endeffekt meine Ehe zerstört. Ne? Und das gibt's halt auch, solche Sachen. Und das wird immer nicht gesehen, so von außen, von diesen ganzen Leuten, die immer nur sagen, so, oh, so viele Männer und so wenig Frauen und das ist ja, oh, die kriegen alle so viel Geld im Bundestag und tralala und diese ganzen Geschichten halt. Ne? Weil dieses ganze Drumherum und Zeug, was da alles ist, diese ganzen Sachzwänge, die sich da einfach aufzwängen halt von diesen Dingen, weil diese Diskussionen, die werden halt geführt. Du hast diese Leute, die sind eingetreten in diese Partei, die sind da Mitglied, die haben ein Recht darauf, ihre Diskussionen zu führen. Du musst halt diese Diskussionen dann führen mit denen. Du willst auf irgendwelche Listen gestellt werden, also musst du halt mit diesen Leuten nicht treffen. Also musst du halt mit denen irgendwie da dich gutstellen oder so. Ansonsten passiert das halt nicht. Na klar, du kannst ja immer noch die Entscheidung treffen, die die Dame ja auch getroffen hat, und zu sagen so, ja, okay, das ist mir nicht wert, ich lasse es bleiben. Aber es ist halt so viele Sachen auch, wie sie das beschreibt. Ich meine, ich finde das zwar ein bisschen komisch, dass sie Kommunikationsexpertin ist, Kommunikation studiert hat und ein Problem damit hat, frei zu reden. Und solche Sachen würde ich mir eigentlich schon denken. Aber gut, das ist dann vielleicht auch wieder so eine verkopfte Geschichte, die man dann da irgendwie entwickelt, wenn man jetzt so einen Kommunikationswissenschaftsanspruch da irgendwie hat. Aber das kenne ich halt auch. Ich habe auch schon mich irgendwie hingestellt und irgendwelche Sachen da versucht, Leuten zu erklären und so. Und da stotterst du dir dann einen ab und denkst dir so, alter Schwede, du weißt nicht, wo du anfangen sollst, du weißt nicht, wo du aufhören sollst. Das kann ich alles komplett nachvollziehen. Ne? Also, und das hat auch überhaupt nichts mit Mann oder Frau oder so zu tun. Und was sie halt im Endeffekt ja auch noch für einen Vorteil hat jetzt im Vergleich zu anderen Leuten, ist diese ganzen Sachen, die sie so von sich gegeben hat. Ich weiß halt jetzt auch nicht, seitdem ich das Buch gelesen habe, denke ich mir halt auch so, okay, ist es vielleicht in vielen Fällen auch einfach nur, ja, okay, dann ordne ich mich da halt unter oder so unter den gängigen Kram und hinterfrag das nicht weiter oder so. Ich kann mich ja noch erinnern, dass sie zum Beispiel eine Rede gehalten hat im Bundestag, wo sie halt ankam mit diesen, ich weiß, Somalia oder diesen Boko Haram Schulmädchen halt eben. Und dass die ja zeigen würden, dass die Frauen immer am meisten betroffen sind und so. Und das ist ja dieses klassische Beispiel, wo es halt eben genau das nicht zeigt. Weil sie ja über Jahre hinweg die Mädchen da einfach nach Hause geschickt haben und die Jungen da irgendwie in der Schule angezündet haben und was weiß ich nicht für eine Scheiße und entführt und was weiß ich nicht was alles. Und das war ja jahrelang egal und ist immer untergekommen in der Meldung, wo da immer nur von den Schülern geredet wurde und wo sie sich mal wirklich drüber beschweren könnten halt eben, dass das nicht gegendert ist und die Leute alle denken, dass Frauen damit gemeint sind, was halt in diesem Fall nicht der Fall war. Und ja, ne, so eine Geschichte halt. Und auch diese Sachen, die sie da zur Bildungspolitik, was sie da so als ihr super Steckenpferd-Ultra-Thema halt bringt, ist halt jetzt auch nicht reibungsfähig. Ne? Also sind lauter so Aussagen wie, ja, Bildungsgerechtigkeit und Vorankommen und so. Da sagt ja keiner, nein, ich will, dass es ungerecht ist. Ich will, dass die Leute nicht vorankommen. Ich will, dass die Leute in ihrem sozialen Milieu stecken bleiben müssen alle Zeiten. Ne? Also das sind halt so Sachen, da gibt es überhaupt gar keine Reibung. Ne? Also das ist ja so allgemein alles. Da müsste man dann schon mal konkret sagen, was man jetzt irgendwie machen will, um dann da irgendwie mal Diskussionen zu haben. Ne? Aber ja, die hat natürlich als Vorsitzende von der Fraktion in der Bürgerschaft natürlich so einiges an Diskussionen da irgendwie leiten und machen müssen und so. Und die waren halt auch irgendwie frech zu ihr, als sie da irgendwie als Chefredakteurin von so einem Mitgliedermagazin da irgendwie abgesetzt werden sollte, auf so eine ganz hinterlistige Art und solche Geschichten, was sie da irgendwie schildert und so. Und ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, in der sie gewesen ist, dass mir da genauso ergangen wäre. Das hat mit Geschlecht überhaupt nichts zu tun. Ne? Also so ein bisschen. Und ja, gegen Ende von dem Buch, da geht es dann noch um Yoga und so Sachen. Das war so ein bisschen esoterisch angehaucht. Das fand ich ja nicht mehr so interessant. Aber gut, wenn es dir hilft. Du bist doch ein bisschen im Bundestag gekommen oder was? Da kriegt man doch schon eine ganz gute Entschädigung eigentlich, oder nicht? Ja, aber darum geht's doch nicht. Also, Ja, also. Ich meine, das privat neben der Arbeit zu machen, ist schon noch ein bisschen was anderes, aber ja. Da gibt es garantiert bessere Jobs, die du machen kannst, wo du nicht so viel Nerverei hast. Und das ist halt auch dieses ganze Drumherum. Das ist richtig, ja. Aber nicht für die Asche. Glaube ich nicht. Doch, oder? Du bist halt ist sehr gut in irgendwas. Glaube ich schon. Also nicht umsonst wechseln die ja auch gerne dann irgendwelche Vorstände oder so, wo sie nicht mehr unter dem ständigen Auge von allem sind. Und sich da mit 1000 Leuten irgendwie gut stellen müssen und so. Also. Ja, wenn sie das drauf haben, ne? Oder? Ja, glaubst mir einfach, ich habe genug Einblick in dieses ganze politische System. Das meiste von diesem Zeug ist einfach nur Ochsentour und Frust und Nerverei und. Ja, klar, Plakate kleben jahrzehntelang, damit man irgendwann mal ein Pöstchen kriegt im Landtag oder sowas, ne? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Deswegen ist es ja auch sicher ein bisschen nicht so förderlich für den Frieden innerhalb der Parteien, dass da irgendwie die jungen Frauen immer so vorbeigeschoben werden an allen. Ja, durchaus. Ne? Also das sicherlich auch, ja. Aber es gibt auch 1000 Leute, die das die ganze Zeit fordern, aber dann trotzdem selber kandidieren. Ja. Ne? Das gibt's ja auch. Ja, gut, ja. Jo, muss man sich entscheiden. Ja. Aber das Buch kann man auf jeden Fall ganz gut lesen. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht geschrieben. Ich habe jetzt zwar schon so gut wie alles gehört, was da drin steht an interessanten Sachen, aber ja, Reißleine von Katja Suding. Ja, der Titel ist nicht schlecht. Erinnert ja auch an andere Frauen in der Politik oder so ein bisschen, ne? Die Henning Welser jetzt zuletzt oder. Ja, aber ich will das Thema jetzt auch nicht. Wir haben jetzt schon wieder so lange drüber geredet. Nächstes Thema jetzt. Nee. Ja, das habe ich hier gefunden. Der Gulem meldet, dass angeblich in Baden-Württemberg jetzt Holz-Highways für Radler gebaut werden sollen. Und Highways, das heißt in dem Fall tatsächlich, dass sie eben 5 Meter in der Höhe sein sollen oder so. Der Sinn dahinter ist mir nicht so ganz klar geworden. Na gut, die wollen den Stau wollen sie verringern im Prinzip, die Stauproblematik etwas entzerren. Und dass sie beheizbar sind, diese Raddinger aus Holz. Damit die nicht frieren, die Radfahrer. Das oder die noch bescheuert. Nee, wahrscheinlich, damit sie sich nicht auf die Fresse legen da oben oder so. Könnte ich mir eher vorstellen. Au. Aber halte ich für groben Unsinn. Und erinnere mich so ein bisschen an den Tunnel von Elon Musk. Der wollte ja, glaube ich, auch nur einen Stau umfahren im Prinzip. Ne? Ich weiß es nicht genau. Also ich glaube nicht, dass das wird, aber die beteiligten Politiker sind ganz begeistert. Die Kretschmann hat auch nämlich gesagt, das ist nicht die Zukunft oder so, aber sie werden aus vorgefertigten Holzmodulen gebaut, diese Roadways da, diese Fahrradroadways. Bei mindestens einem Radschnellweg in der Region Stuttgart wolle man die Technologie anwenden und zeigen, was da geht. So, ja, sie schreiben auch schon, das Holz ist natürlich schimmelanfällig und ja. Sie rechnen im Endeffekt damit, dass das alles schnell wegschimmelt. Das sind 10 Jahre. Das meine ich nicht, dass das schimmelt, das glaube ich gar nicht mal unbedingt. Das ist aber da. Das schreiben sie aber. Ich würde zum Beispiel, ich würde mir zum Beispiel auch irgendwie als Vorbehalt haben, dass dann plötzlich jetzt irgendwie Radfahrer bei dir am Fenster vorbeifahren, wenn du im zweiten Stock wohnst oder so. Keine Ahnung, also. Aber die richtige Frage, die wir eigentlich uns stellen sollten, ist, kann man die mit Solarpanelen bestücken, diese Radwege? Solar Highways. Wie freaking Highways. Aber immer noch besser, als einfach eine Spur für die Autofahrer wegzulassen und da Fahrradwege hinzumachen. Es ist vielleicht auch für irgendwelche Leute, die mal eine Idee verwirklichen wollen oder so, ganz interessant zu sehen, wie einfach man dem Staat Kohle aus dem Kreuz leihen kann für so einen Quatsch. Ne? Das ist ja keine besonders gute Idee hat. Vielleicht kann man damit trotzdem dann davon leben. Ja, ich denke, so, man ist wahrscheinlich als Baustoff einfach günstig genug, dass sie das denen so vorschlagen können, aber auch nicht, ja, auch nicht das mehr. Problem ist wahrscheinlich nicht gelöst, nicht dass sie das dass das Holz halt nicht so beständig ist für so eine Brücke. Klar, so ein Radfahrer ist jetzt natürlich kein LKW, der drüber fahren muss. Insofern eignet sich vielleicht das Holz zumindest kurzfristig für solche Geschichten. Aber langfristig denke ich mal auch nicht. Einfach Tropenholz nehmen. Die Regenwälder werden noch eher abgeholzt, oder? Win-win. Genau, zweispurig, also mit Gegenverkehr für die Fahrräder. Das ist nicht ungefährlich. Da kommt einer mit dem Lastenrad. Ja, dann ne, muss man sich auch einigen. Oder mit Torben Malte vorne im Anhänger. Nächstes Thema, nächstes Glück. Ich habe das nur mitgebracht, hier den Artikel über Covid beziehungsweise die Impfschäden. Weil es ja immer heißt, dass es irgendwie in öffentlich-rechtlichen oder Mainstream-Medien oder so die im Schäden nicht besprochen werden. Und der MDR hat hier einen sehr intensiven und langen Artikel geschrieben über die Impfschäden, über ja einige einzelne Fälle und wie es schlimm ist, einigen ergangen ist und so weiter. Also es kann jetzt sein, dass das nachgeholt ist oder dass es ein bisschen später kommt als bei anderen. Aber berichten tun die auch darüber. Das wollte ich nochmal hier auch gezeigt haben. Wer sich dafür genauer interessiert, kann sich das ja durchlesen bei wo habe ich das nochmal gefunden? MDR. Bei MDR, genau. Wie ja gesagt. Ja. Ja, Krankenhausplanung in Deutschland. Von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mhm. An sich eine Quelle, die ich nicht unbedingt hervorkramen würde. Ja, aber was haben die denn zu tun überhaupt? Eine ganz interessante Sache. Gut, fast 200 Seiten lang. Ich habe mir auch nicht alles durchgelesen, muss ich dazu sagen. Aber das Fazit der ganzen Angelegenheit ist, die Krankenhausökonomie, die führt im Endeffekt dazu, dass in Ballungsgebieten, wo zahlungskräftige Kunden sind, Krankenhäuser staatliche Gelder bekommen und ihre Betten ausbauen können und gleichzeitig im ländlichen Bereich außer allgemein medizinische Sachen, Chirurgie und sowas, immer mehr abgebaut wird, was im Endeffekt zu einer schlechteren Gesundheitsversorgung führt. Das ganze Thema Krankenhausbetten, Intensivstationsbetten, ist ja relevant gewesen in den letzten 2 Jahren, fast 3 Jahre jetzt. Einfach nur interessant, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung da einen Fokus drauf legt. Kurz gesagt, es gibt eine Überversorgung in Ballungszentren und eine Unterversorgung auf dem Land, was dazu führt, dass die Kosten immer weiter steigen in den Ballungsgebieten und die Versorgung gefährdet ist. Ja, wenn man auf dem Land wohnt, kann es schon mal passieren, dass man eine Stunde fahren muss bis zur nächsten Großstadt, bis man ärztlich ordentlich versorgt wird. Das wird hier kritisiert und einfach nur ein interessanter Blick auf die ganze Thematik, ohne da jetzt näher einsteigen zu wollen. Ja, was soll man sagen? Abseits von den staatlich geführten Unikliniken rollt die Privatisierungswelle weiter. Und wer am meisten auf der Strecke bleibt, sind natürlich die älteren Leute, die älteren Patienten und auch das Fachpersonal, was sich ja dann beruflich umorientieren muss. Es sei denn, man will einen Pendlerweg von über einer Stunde bis zum Arbeitsplatz hinnehmen, zusätzlich zu den Doppelschichten und allen weiteren arbeitstechnischen Belastungen. Die ganzen Streiks, die jetzt bald passieren werden, ja, da gibt es ja gerade noch eine Friedensphase von den Gewerkschaften, aber da wird sich bald nochmal einiges regen in der Krankenhauslandschaft und der Jens Spahn ist ja sehr krass in der Kritik gewesen, dass er ein schlechter Gesundheitsminister war und ich glaube, dem Lauterbach wird ein ähnliches Schicksal drohen, sobald die Leute herausfinden, dass er gar nicht so medizinisch qualifiziert ist, sondern mehr ökonomisch qualifiziert ist. Ja, der Lauterbach warnte schon seit Jahren davor, dass wir zu viel Krankenhäuser haben. Also, ich möchte das schon länger einiges schließen. Ja, also man sollte eigentlich meinen, dass gerade in den letzten 2 Jahren jetzt langsam mal die Leute aufwachen, aber es geht hier wirklich um Planungen, die seit den 90er Jahren laufen. Ja, in 1995, glaube ich. Aber der Lauterbach war auch schon dabei, nur so zur Erinnerung. 1995 wurde im Endeffekt ein bundesweiter Krankenhausplan implementiert, der für die nächsten 20 Jahre gilt, 25 Jahre, glaube ich. In dieser Phase sind wir jetzt ja noch. Mal gucken, ob die derzeitige Bundesregierung da etwas verändert. Ich sage es nochmal, ich bin ja wirklich frustriert, dass ich hier irgendwelche linksparteinahen Sachen immer wieder präsentiere, aber die bleiben ihrer Basis teilweise noch treu. ne, während andere Leute halt sich von ihren Prinzipien verabschieden. Anders kann man es nicht sagen. Ne? Amazon macht Milliardenverlust. Oh, wie? Ja, allerdings nicht mit dem operativen Geschäft, sondern da sind sie immer noch im Plus, beziehungsweise da wachsen sie eben auch noch, sogar um 7% angeblich. Aber hier heißt es, die Ergebnisse wurden durch eine Beteiligung am Elektrofahrzeughersteller Rivian Automotive beeinflusst, dessen Aktien in diesem Jahr mehr als 65% einbrachen. Amazon ist mit rund 18% an diesem Unternehmen beteiligt, ja. Und deswegen ein Vorsteuerverlust von 7,6 Milliarden US-Dollar. Nicht schlecht, ne? Mal eben ein Autohersteller so teuer abschreiben. 7,6 ist ungefähr so viel, wie Microsoft für Nokia bezahlt hat, ne? 8, glaube ich, Milliarden. Ja, aber um Amazon braucht man sich noch keine Sorgen machen, glaube ich. Im Gegensatz zu den Unterseekabeln, das Nervensystem des Internets bilden, heißt es hier. Und zwar interessieren sich da die Russen angeblich vermehrt für. Mit Tauchbooten und U-Booten und so weiter würden die Kabel, ja, ich weiß nicht, ob sie die abhören oder so. Es ist wohl nicht so einfach rauszufinden, weil das Meer ist ja auch ziemlich groß und so, die Kabel ziemlich lang. Aber es wird eben befürchtet, dass sie möglicherweise irgendwelche Leitungen auch kappen wollen oder so. Erstaunlich fand ich vor allen Dingen, dass sie ja im Prinzip gesagt haben, die hören das schon seit es diese Kabel gibt. Das ist jetzt wohl irgendwie nach dem Krieg oder so entstanden, dieses Kabelnetz unter anderem. Auch für Telefon und so weiter. Hören die das schon ab? Und zwar von außen irgendwie. Also, keine Ahnung, die greifen das ab, das Signal, durch diese Ummantelung, denke ich mal. Mit dem Kabel. Und ob sie das jetzt mit den Lichtleitern auch so können, das weiß ich nicht genau. Ist auf jeden Fall eine heiße Technik, wenn das klappt. Man hat in dem Artikel noch ein Bild, da kann man sehen, wie diese Kabel gemacht sind, wie die geschützt sind und so. Das ist schon ziemlich viel Zeug drumherum halt, Isolierung. Ja, wie das genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht, aber das war ja auch im Zuge von dieser ganzen Edward Snowden-Geschichte. Da hieß es ja auch schon, dass ich glaube, die Engländer oder so genau, die Kabel anzapfen. Ja, aber echt von außen, ne? Von der Ummantelung aus. Ja, mit dem U-Boot, ja. Das hatten die da damals gemeint. Ja, und angeblich sind die Russen da schon seit längerem ziemlich fleißig in der Beziehung. Ja, dann gibt es ja noch so ein Ding, dass sie ein Kabel legen wollten. Ich glaube nach Japan oder so. Sie haben es dann doch nur nach Taiwan verlegt oder sowas. Ja, ja. Hacker gegen die Energiewende, okay. Ja, Hacker gegen die Energiewende. Da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen. Es gab ja verschiedene Cyberattacken, die verschiedene Systeme angegangen haben. Da ging es um ein Satellitennetzwerk, was unter anderem dafür benutzt wird, Windkraftanlagen zu regulieren. Das ist im Endeffekt ein Redundanzsystem gewesen, wo es nicht darum ging, die Windkraftanlagen können keinen Strom mehr produzieren. Es geht halt darum, dass Überspannungen vermeidet werden könnten, wenn sie auftreten. Und im Endeffekt kann ja immer noch jemand vor Ort eingreifen. Aber mittlerweile ist es so, dass es mehrere Angriffe gegeben hat, die explizit gegen Windkraftanlagen gestartet wurden, die zugeordnet werden konnten, dass es explizit darum ging. Ja, da gab es einmal die Nordex-Gruppe, die im März angegriffen wurde. Dann gab es nochmal die Deutsche Windtechnik GmbH, die Opfer eines Cyberangriffes wurde. Und in beiden, zusätzlich zu diesem Satellitensystem, und in beiden Angelegenheiten wurde halt von einschlägigen Sicherheitsunternehmen die sogenannte Conti-Gruppe dafür verantwortlich gemacht. Und die Conti-Gruppe ist laut aktuellen Erkenntnissen aus anonymen Geheimdienstquellen mit Russland verbunden. Und deswegen wird im Endeffekt der Schluss nahegelegt, dass ja, Russland versucht, die Energieinfrastruktur des Westens zu untergraben, um die Abhängigkeit von ihren Öl- und Gaslieferungen weiterhin stabil zu halten. Ja, da könnt ihr jetzt selber eure Gedanken dazu machen. Ich halte das Ganze ein bisschen für an den Haaren herbeigezogen. Auch wieder nochmal in der Retrospektive, Edward Snowden hat ja im Endeffekt auch aufgedeckt, dass ja mehr oder weniger alle modernen Geheimdienste die Möglichkeiten haben, solche Attacken zu fahren und dass es mehr oder weniger unmöglich ist, eindeutig zuzuordnen, von wo wurden diese Attacken jetzt wirklich gefahren. Im Zweifelsfall aber eine besondere Bewandtnis im derzeitigen Kontext, weil ja Russland generell, ich werde es nicht sagen, verteufelt wird, die machen ja genug Scheiße, ja, also keine Verteidigung von Russland. Aber es gibt ja eine Neuerung, dass gesagt wird, okay, im Rahmen der ganzen NATO-Artikel 5-Angelegenheiten, auch Cyberattacken, nicht nur militärische Attacken, gelten als ja so sicherheitsrelevant, dass im Zweifelsfall ein Bündnisfall ausgerufen werden könnte. Ja, und wenn jetzt im Endeffekt gesagt wird, Russland hat nachweislich in Anführungszeichen die deutsche bzw. europäische Energieinfrastruktur angegriffen mit Cyberattacken, dass man sagen könnte, okay, ja, Bündnisfall Artikel 5. Ich gehe nicht davon aus, dass man so weit gehen würde, weil ich glaube, von europäischer Seite bzw. NATO-Seite ist eine Eskalation dieser ganzen Angelegenheit gerade nicht erwünscht. Man liefert sehr gerne Waffen an die Ukraine, weil man da ja fast abgelaufene Rüstungsgüter leicht entsorgen kann und neue Rüstungsaufträge akquirieren kann, um moderne Waffen für die aktuellen Armeebestände zu besorgen und halt die Zahlung dafür zu rechtfertigen. Aber Cyberattacken sind laut NATO-Dekret ein aktiver Kriegsgegenstand und ich hoffe mal einfach nicht, dass in diese Richtung argumentiert wird, weil ich gegen eine weitere Eskalation im aktuellen Konflikt bin. Ich bin für Frieden. Friedensverhandlungen laufen übrigens weiterhin in der Türkei, allerdings keine aktuellen neuen Nachrichten dazu. Die Wandlung der Grünen, plötzlich Panzerfans statt Pazifisten. Ja, da gab es ja einen Sonderparteitag angesichts der aktuellen Nordrhein-Westfalen-Wahl der Grünen. Und ich meine, die Friedensbewegung ist am Ende, habe ich ja schon gesagt. Und ich denke mal, das ist jedem klar. Einige interessante Sachen, dass ja, die Grünen haben ja mit Pazifismus und Abrüstung, weniger Krieg, weniger Wehretat sind sie an den Wahlkampf gegangen. Allerdings ist es mittlerweile so, dass 72% der grünen Wähler für Waffenlieferungen an die Ukraine sind, was das Maximum an allen, bei allen anderen Parteien ist. Ja, also kann man nicht anders sagen. Die Grünen sind mittlerweile aktive Kriegspartei. Können sich nicht mehr wirklich als Verfechter der Friedensbewegung titulieren. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Ja, die Wähler sind so gesehen getäuscht worden, wenn sie die Grünen als pazifistische Partei gewählt haben. Ja, also 72%. Ja, vor dem Ukraine-Krieg galt der Grundsatz in Deutschland, keine Waffen in Krisengebiete abzugeben. Aber der Ausbruch des Krieges überrumpelte die eigentlich an basisdemokratische Prozesse gewöhnte Partei. Für Parteitage und Mitgliedervoten blieb bislang keine Zeit. Mit zwei Enthaltungen stimmten die Grünen dem Antrag zu, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Und, wie ich ja gerade schon gesagt habe, 72% der Grünen-Wähler sprachen sich in einer Umfrage vor wenigen Tagen dafür aus. So viel wie in keiner anderen deutschen Partei. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Was hat man jetzt davon, dass man sich da so eingemischt hat von vornherein, so intensiv? Ich weiß es nicht. Vielleicht war das auch ein Fehler. Ja, das musst du jetzt erstmal ausführen, was du jetzt damit meinst. Aber ich glaube, das führt jetzt auch zu weit. Mit den ganzen Verhandlungen mit den NATO-Staaten und so weiter, ich weiß nicht genau, ob man sich da halt überhaupt raushalten konnte oder so. Aber natürlich, wenn sie jetzt Sanktionen machen und so weiter, dann können sie auch nicht einfach auch mit drin aufhören und sagen, wir liefern jetzt gar nichts mehr oder sonst was oder wir helfen nicht mehr oder ja. Wir haben hier eben so eine Position bezogen und müssen die dann jetzt auch ein bisschen durchziehen. Ich verstehe das schon einigermaßen, aber ich finde es auch nicht gut. Also ich bin auch eigentlich eher gegen Waffenlieferung. Ich meine, man kann jetzt generell sagen, okay, die olivgrüne Partei ist ja nichts Neues, Kosovo-Krieg, pipapo. Hm. Aber ne, der frühere Außenminister Joschka Fischer musste sich 1999 wegen des Kosovo-Einsatzes der Bundeswehr noch als Kriegstreiber beschimpfen lassen. Auf einem Parteitag dazu bewaffnet. Grün, ja, ja. Mit einem Farbbeutel. Hm. Das ist, glaube ich, derzeit nicht passiert, oder? Nee, das ist nicht passiert. Da sind die Leute alle weg, die das mal. Die da habe ich nämlich heute auch noch ein Video von gesehen. Das war auch ganz interessant, dass er dann direkt den Leuten da sagt, so ja, hier, und den Milosevic wollte er direkt zum Friedensnobelpreis vorschlagen, dann wahrscheinlich. Schönes Comeback. Ja, hier haben wir eine interessante Meldung von Europol, beziehungsweise eine Präsentation von Europol zum Thema Deepfakes. Ich denke mal, Deepfakes sind euch alle ein Begriff. Da geht es im Endeffekt um manipulierte Videos, Fake-Videos. Mit modernen Mitteln lassen sich Videos manipulieren, Reden umgestalten, dass Leute andere Sachen sagen, als sie ursprünglich gesagt haben. Da gab es ja vor einigen Jahren mehrere Beispiele, wo eine Rede von Barack Obama beispielsweise manipuliert wurde. Aber mittlerweile ist die Technik ein bisschen fortgeschritten und die Strafverfolgungsbehörden und generell staatliche Behörden haben da jetzt einen Fokus drauf gelegt. Ja, wie verifiziert man sich heutzutage normalerweise? Ja, mit einem Ausweis, mit einem Ausweisfoto, solche Sachen. Da gibt es halt mittlerweile sehr viele Fälle, die stattgefunden haben von irgendwelchen Leuten, die aus welchen Gründen auch immer falsche Identitäten annehmen, Identitäten klauen von anderen Leuten. Und da muss ja mittlerweile ein bisschen drauf geguckt werden, gerade im Sinne von ja, Ausweispapiere, Fotos, die zur Validierung der Identität gelten. Funktioniert das noch? Es gibt ja diese biometrischen Sachen, die computermäßig ausgewertet werden, ob sie korrekt sind oder nicht. Die Systeme sind mittlerweile veraltet. Das funktioniert einfach mittlerweile nicht, beziehungsweise die ganzen Wege, wie diese Systeme ausgetrickst werden können, sind bekannt. Organisierte Kriminalität, Geheimdienste, terroristische Vereinigungen wissen, wie diese Sachen umgangen werden können. Deswegen gibt Europol ein paar Hinweise, was denn bitte staatliche Institutionen in den nächsten Jahren an Sachen implementieren sollten, um das umzugehen. Beispielsweise, ich lese jetzt einfach mal vor, using audiovisual authorization rather than just visual authorization, das heißt, dass man mit den Leuten direkt redet. Demanding live video connection. Das heißt, ein Bild alleine funktioniert nicht mehr, sondern muss halt direkt in Videokontakt mit denen stehen. Requiring random complicated acts to be performed live in front of the camera. For example, move your hands across your face. Ja, also ich weiß nicht so ganz genau, wie die sich das vorstellen. Es gibt ja verschiedene Eigenschaften, die moderne Ausweise haben, wo man sich online validieren kann, ne? bei dem neuen Personalausweis beispielsweise. Ja, ich habe auch ein bisschen an diese SIM-Karten freischalten und da musst du ja auch anrufen mittlerweile oder ein Videogespräch. Ja, Post-Ident und solche Sachen, ganz genau. Also da wird es in den nächsten Jahren einige Neuerungen geben, die halt natürlich noch gesetzlich dann festgelegt werden müssen. Derzeit reichen ja die normalen Ausweisdokumente aus. Aber zukünftig wird es da Änderungen geben und Europol gibt einige Empfehlungen, Best-Practice-Ansätze natürlich wie immer, basierend auf ja, Social-Media-Erkenntnissen, ja, gerade da werden ja Videos geteilt, Propaganda-Videos von Kriegsparteien, gerade aus dem südamerikanischen und afrikanischen Bereich war es in den letzten Jahren sehr prävalent, dass da ja politische Parteien Videos von ihren Gegnern gefälscht haben, um ja im politischen Wahlkampf Fortschritte zu machen. Ja, wenn bei Telegram der politische Gegner halt sagt, ja, ich töte sie einfach alle oder ich missachte die Menschenrechte oder sei es was auch immer. Natürlich wird auch aus dem Ukraine-Krieg gerade ein Beispiel genannt, wo ein Video manipuliert wurde, wo Zelensky quasi kapituliert hat vor der russischen Armee, was wohl in russischen Kreisen zirkuliert ist, sei es wie es ist. Aber es wird einfach darauf hingewiesen, dass staatliche Institutionen mehr darauf achten müssen, wie können wir die Identität von Leuten feststellen anhand von Ausweisdokumenten und der alte Weg reicht einfach nicht mehr aus. Irgendwelche Sicherheitsstreifen oder irgendwelche Hologramme im Ausweis reichen nicht mehr aus. Ne? Am besten direkt Live-Video, ne? Die Hände vorm Gesicht bewegen. Ja. Hört sich alles ein bisschen idiotisch an. Meiner Meinung nach ist es ja auch so, dass die Leute ein bisschen ratlos sind, wie sie damit umgehen sollen, weil ja, die Technik ist an sich seit 5 bis 10 Jahren, ich werde jetzt nicht sagen ausgereift, aber rein theoretisch möglich. Wir haben jetzt im europäischen Kontext, glaube ich, noch kein großes Beispiel dafür gehabt, wo wir, was weiß ich, den Olaf Scholz gesehen haben, wie der den Holocaust leugnet oder ich denke mir jetzt einfach mal irgendein dummes Beispiel ein, was man im Wahlkampf benutzen könnte. Aber vielleicht kommt das ja noch alles. Wer weiß. Ja. Oder die Leute sind intelligent genug und lassen sich von sowas gar nicht mehr beeinflussen. Aber nein. Nein, nein, nein. Das kann ja gar nicht sein. Ja, die Zentralafrikanische Republik hat Bitcoin als Parallelwährung akzeptiert. Die Zentralafrikanische Republik hat ja den Franc CFA, was ja eine Währung ist, die an den ehemaligen Franc gekoppelt ist, was jetzt ja der Euro ist. Da gibt es eine Zentralbank. Es gibt 2 Zentralbanken, die einmal für 6 Staaten, einmal für 7 Staaten in Afrika zuständig ist. Die Leitwährung Franc CFA West, Franc CFA Ost ist an den Franc gekoppelt, wie gesagt, also quasi an den Euro gekoppelt. Und die zentralafrikanische Regierung hat jetzt eigenmächtig, ohne die Zentralbank zu informieren, eine Abstimmung gehalten im Parlament, dass Bitcoin als Parallelwährung offiziell akzeptiert ist. Das heißt, man kann ab jetzt in der Zentralafrikanischen Republik mit Bitcoin bezahlen, man kann seine Steuern in Bitcoin begleichen, was ja immer das große Problem ist. Es gibt eine festgelegte Konvertibilität zwischen dem Ost-Franc-CFA und dem Bitcoin in der Zentralafrikanischen Republik. Damit ist es das 2. Land auf der Welt nach El Salvador, das Bitcoin als offizielle nationale Währung gestartet hat. Und ja, über die Zentralbank-Kryptowährung habe ich ja hier öfters geredet. Und da wird ja immer gesagt, wir müssen der Zersplitterung des Marktes zuvorkommen, dass halt nicht irgendwelche Länder den Bitcoin oder andere Kryptowährungen als offizielles Zahlungsmittel akzeptieren, weil das würde nur zu Chaos führen und würde Kriminalität fordern und das ist ja anonym und das ist nicht nachvollziehbar und das schädigt die Ärmsten der Armen, hatten wir ja letzte Woche. Ja, die Zentralafrikanische Republik hat gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal, weil wir haben so viele Probleme. Jetzt haben wir ein Problem weniger. Das größte Problem in der Zentralafrikanischen Republik ist tatsächlich die Stromversorgung im Moment. Derzeit sind unter 25% des Landes mit Strom versorgt, 24 Stunden am Tag. Durchschnittlich 3 bis 4 Stunden Stromversorgung haben die am Tag. Das reicht gerade mal, um sein Handy aufzuladen. Und die Notfallgeneratoren von den Handymasten funktionieren auch. Ist natürlich perfekt für Bitcoin, dass alle Leute mit ihrem Smartphone in Bitcoin zahlen können. Und ja. Ein weiteres Steuerparadies, sage ich dazu. Wenn die politische Stabilität gegeben wäre, wäre das Ganze natürlich noch viel schöner. Und ja, Frankreich ärgert sich ein bisschen. Über den Franc CFA habe ich ja schon gesprochen. Okay. Nahrungsmittel. Wir haben ja vorhin schon das Beispiel gehabt, für 44 Milliarden Euro könnte man die gesamte Welt ernähren. Da habe ich mich ein bisschen mit meinem Kommentar zurückgehalten. Das war vor ein paar Jahren noch richtig. Damals war es so, dass wir ein Verteilungsproblem mit den ganzen Nahrungsmitteln haben. Mittlerweile haben wir tatsächlich eine Ressourcenknappheit. Das heißt, es werden nicht genug Nahrungsmittel produziert, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Das hat verschiedene Gründe. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Grund, der Nordirland betrifft. Und zwar, Nordirland hat sich im Endeffekt verpflichtet zur Klimaneutralität. Heißt im Endeffekt, dass eine Bilanz gezogen wird, wie viel CO2 wird in der Wirtschaft und dazu zählt natürlich auch der Agrarsektor, produziert. Und ja, da wurde im Endeffekt jetzt herausgefunden, 27% der gesamten CO2-Emissionen werden aus dem Agrarsektor erzeugt. Und die einzige Möglichkeit, das Net-Zero-Goal zu erreichen in Nordirland, ist, ja, einen sehr großen Bestand der Schafe und anderer Weidetiere abzubauen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja, sehr interessant, weil die Wirtschaft von Nordirland ist sehr abhängig von dem Agrarsektor. Nicht nur die normalen, also 500.000 Rinder und 700.000 Schafe werden abgebaut werden müssen bis 2035. Also nicht jetzt sofort, aber Perspektive in den nächsten Jahren. Zusätzlich müssen auch 5 Millionen Hühner weniger bewirtschaftet werden. Und ja, die ganze Sache hat halt Gesetzescharakter. Das heißt, das muss im Endeffekt passieren in den nächsten Jahren. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch so geografisch mit Nordirland auskennt, aber Nordirland hat halt sehr viele Gras- und Weideflächen und nicht sehr viel gutes Agrarland, wo man Weizen oder andere vegetarische Lebensmittel anbauen kann. Deswegen wird halt Nordirland auch nicht mehr dazu beitragen können, die Weltwirtschaft zu ernähren, sondern sie werden auch auf Importe angewiesen sein, perspektivisch in der Zukunft. Wie gesagt, 2035 ist das Ziel. Bis dahin kann noch viel passieren. Aber nach Stand heute muss aus Umweltschutzgründen und aus Klimaschutzzielen die Agrarwirtschaft in Nordirland abgewürgt werden. Sagen wir es, wie es ist. Das ist ein auferlegtes Ziel. Das muss passieren, weil Brot für die Welt. Ein Windenergie-Thema, aber nicht von mir. Nee, das war von Mama da eigentlich. Der ist wahrscheinlich gerade nicht da. Also sie wollen hier in diesen Höhenwinden so Drachen steigen lassen, die das dann die Windenergie aufnehmen. Und das soll funktionieren, aber nach deren Modellen wohl nicht so viel Energie bringen, wie sie eigentlich dachten. Aber ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass man so einen Drachen, weil ich meine, normalerweise brauchst du so einen Drachen irgendwie eine Fläche, wo der Wind rein kann, damit er steigt. Und ob der so hoch dann auch wirklich steigt. Also, kommt mir komisch vor. Aber ja, von der Max-Planck-Gesellschaft. Wenn er noch da ist, kann man ihn ja ausnutzen, aber das ist jetzt auch eine Technik, die mir auch noch nicht so ganz bekannt ist. Ja, ein klassischer Rohstoff, den wir verfeuern können, ist ja Gas. Und wir wollen ja weniger Gas aus der Pipeline aus Russland haben. Deswegen brauchen wir Gas per Schiff. Ja, da hat es ja massive Anstrengungen in letzter Zeit gegeben. Und alle Kapazitäten sind mittlerweile am Maximum. Das hat Auswirkungen auf den ganzen Weltmarkt mit LNG. Ja, es gibt ja Länder wie Japan, Südkorea, ich glaube, die Philippinen auch, die extrem viel LNG immer importiert haben, um ihren Gasbedarf zu decken. aus offensichtlichen Gründen. Eine Pipeline nach Japan zu legen ist ein bisschen kompliziert. Da geht es mit Schiff ein bisschen einfacher. Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass wir unsere Kapazitäten bis ans Maximum hochgefahren haben, dass wir den Weltmarktpreis für Liquid Natural Gas total durcheinander gebracht haben. Es ist ja immer eine Frage. Man hat ein gewisses Angebot auf dem Markt und man hat eine Nachfrage. Dann gibt es langlaufende Lieferkontrakte, die fix sind. Und dann gibt es Spotmärkte, die kurzfristig verhandelt werden. Und ähnlich wie in der Corona-Krise, wo wir die ganzen Containerschiffe nach Europa umgeleitet haben, dass sie uns die Masken bringen und das Desinfektionsmittel, da haben wir Premiumpreise gezahlt und haben im Endeffekt dann Länder, die weniger Geld dafür ausgeben können, ausgestochen. Weil wenn wir mehr Geld dafür bezahlen, dann wird es natürlich zu uns geliefert und nicht woanders hin. Logisch. Und genau das Gleiche passiert gerade bei Liquid Natural Gas. Wir zahlen nicht direkt einen Aufpreis auf den Spotmarktpreis, aber wir machen, das würde ja auffallen, dann würde der Gaspreis durch die Decke schießen. Ich habe ja schon gesagt, die ganze Sache wird nicht günstig. Aber wir können ja keine Spotmarktverwerfung gerade riskieren. Das würde ja ganz andere wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen, dass beispielsweise langfristige Lieferkontrakte gekündigt werden können, weil da ja, es gibt ja Klauseln, die da drin stehen, wo gesagt wird, okay, wenn der Preis über eine gewisse Schwelle steigt, dann wird neu verhandelt, wird nachverhandelt. Und wir wollen uns ja nicht unbedingt Japan und Südkorea zum Feind machen. Deswegen benutzen wir andere Tricks. Wir sagen beispielsweise, wir geben euch einen Rabatt von 20% auf Speditionskosten, wenn ihr das nach Europa liefert. Und das funktioniert wunderbar. Wir kriegen sehr viel Gas, gerade auf dem Seeweg nach Europa. So viel, dass alle Terminals, die wir gerade haben, komplett am Limit sind. Wir bauen ja neue Terminals. Wir holen uns ja auch die schwimmenden Terminals, die allerdings noch gebaut werden. Das wird halt noch einige Zeit dauern, bis sie funktionieren. Aber wir haben mittlerweile ein Niveau erreicht, dass wir physisch nicht mehr Gas per Schiff importieren können. Der Robert Habeck sagt ja, wir haben unsere Abhängigkeit von Russland reduziert. Das ist richtig. Allerdings perspektivisch auf 2-3 Jahre gerechnet. Generell importieren wir jetzt gerade so viel Gas per Schiff, wie wir importieren können. Und das lässt sich einfach nicht mehr steigern. Ja, also wir sind am Limit, was diese Sachen angeht. Und wir haben halt schon fast die Situation, dass wir anderen Leuten ihr Gas wegnehmen. Ja, wir bauen ganz viele Pipelines. Von Norwegen werden mehrere neue Pipelines gebaut. Von Aserbaidschan werden mehrere neue Pipelines gebaut. Wir leiten sehr viel Gas. Also wir nutzen quasi auch Terminals in Nordafrika und benutzen die bestehenden Pipelines, die es dort gibt, um dieses Liquid Natural Gas nach Europa zu schippern. Da gibt es auch andere Probleme. Ne? Beispielsweise Algerien hat sehr viele Kapazitäten. Allerdings gibt es da politische Probleme. Ja, Algerien liefert beispielsweise sehr viel Gas nach Spanien. Und Spanien liefert Gas nach Marokko und Algerien und Marokko sind in einem diplomatischen Zwist. Deswegen sagt Algerien beispielsweise jetzt, Moment, wenn wir uns auf diesen Deal einlassen, dann wollen wir politische Zusagen haben, dass ihr nicht unseren Feind Marokko mit Gas beliefert, weil diplomatische Verwerfung hat was mit dem Westsahara-Gebiet zu tun. Stand in einem anderen Artikel, der es nicht in die Auswahl heute geschafft hat. Aber wir fahren gerade alle Kapazitäten hoch, die es gibt. Alle Pipelines, die nach Russland gehen, sind entweder stillgelegt, sind umgewandelt worden, dass wir beispielsweise Polen kriegt ja kein Gas mehr aus Russland. Wir haben Pipelines, wo normalerweise russisches Gas, was durch Polen fließt, nach Deutschland weitergeleitet wurde. Mittlerweile ist es so, wir bekommen Gas nach Deutschland und die Pipelines, die normalerweise uns das Gas liefern würden, wurden umgedreht, sodass wir jetzt Gas nach Polen liefern. Da passiert gerade alles am Maximum, um Russland zu umgehen. Und ja, wir sind mittlerweile an der Kapazitätsgrenze. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir Probleme haben mit unseren Gasspeichern. Das Problem hat sich nicht gelöst. Da gibt es gerade ein neues Gesetz, das erwähne ich noch ganz kurz. Das ist Samstag in Kraft getreten, dass bis Anfang November alle Gasspeicher bis 90% gefüllt werden müssen, was einfach physisch nicht möglich ist. Das ist ein tolles Gesetz. Ja, man guckt sich das einfach ab von der DDR. Wir machen ein Gesetz und dann läuft es schon. Ne? Ab dem 1. November müssen alle Gasspeicher gefüllt sein zu 90%. Das steht im Gesetz. Darum wird das auch mit Sicherheit so passieren. Weil, genau. Weil. Ne? Die absolutes Chaos. Ja, Mamon, gerade war noch ein Artikel bei dir mit Windkraft von Drachen. Vielleicht willst du dazu noch kurz was sagen? Ja, habe ich gehört. Nee, ich weiß aber allerdings auch nicht genau, wie das mit der Technik funktioniert, da weit oben. Aber es hat sich ja erledigt, weil da nicht genug Kraft und Power drin ist, sozusagen. Ja. Ja. Gut, wir haben ja Biokraftstoffe und wir haben jetzt gerade in Deutschland ein kleines seltsames Problem. Und zwar, wir haben ja eine gesetzliche Pflicht, dass wir bei den ganzen E10-Kraftstoffen eine gewisse Anzahl von Biofuels einführen, ja, aus Umweltgründen und weiteren Gründen. Allerdings haben wir auf der anderen Seite das Problem mit den Agrarrohstoffen. Ja, die viel zu teuer sind, es sind zu wenig da, wir kriegen keine Importe aus dem Ausland mehr. In Deutschland bauen wir ja sehr viel Nahrungsmittel an, allerdings sehr viele von denen sind nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Ne? Ich glaube nur 20-30% von dem, was wir in Deutschland anbauen, ist für den menschlichen Verzehr geeignet. Der Rest ist halt Futterstoffe für Tiere, beziehungsweise wird halt in Biofuels verkloppt. Ja. Allerdings ist das jetzt nach neuesten Berechnungen nicht mehr so in Ordnung, ja, und deswegen hat die Bundesregierung quasi erlassen, dass von 9% von deutschen Erzeugnissen, was sie für Biokraftstoffe gedacht war, bis Ende des Jahres nur noch 4,4% für Biokraftstoffe genutzt werden dürfen. Heißt, wir müssen noch mehr nicht für menschlichen Verzehr geeigneten Weizen, Roggen, andere Sachen importieren. Und wie die Situation derzeit aussieht, das wisst ihr ja alle. Das heißt, das verschärft im Endeffekt die ganze Situation mit den Kraftstoffen, die wir gerade haben. Wir haben ja ein massives Problem, dass wir keinen russischen Diesel mehr akquirieren. Und in Russland sind halt sehr viele Raffinerien, die Öl zu Diesel umtransformieren, dass wir dann den Dieselkraftstoff haben. Gerade werden stillgelegte Raffinerien in europaweit wieder reaktiviert, die teilweise auch stillgelegt worden sind wegen Umweltschutz, Klimaschutz, sonstigen Sachen. Und es reicht immer noch nicht. Wir werden in ein paar Monaten extremen Mangel haben an Diesel. Ich meine, man sieht es jetzt schon am Preis. Der Mangel ist schon eingepreist. Allerdings auch beim E10-Kraftstoff wird es aus den genannten Gründen gerade einen Mangel geben in den nächsten Monaten. Hausgemacht. Ja, wir produzieren die ganze Sache, aber gesetzlich gesehen dürfen wir es nicht mehr benutzen. Ergibt das Sinn für euch? Ich weiß es nicht, aber es wird im Endeffekt gemacht. Also wundert euch nicht, wenn auch bald das Benzin wieder teurer wird. Ja, so viel dazu. Ein kleiner Blick nach China. In China gibt es ja die Corona-Lockdowns, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber ein Punkt, der so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, ist, es werden massiv die Tiere getötet, Haustiere, ja, weil es ist eine gewisse Gefahr, dass sie Corona übertragen. Hunde und Katzen in China, Shanghai, Beijing werden massiv getötet. Hausbesitzer bzw. Tierbesitzer müssen die Tiere den Behörden übergeben, dass sie getötet werden können. Sehr unschöne Situation. Und in Hongkong ist es jetzt halt so, dass, da ist das Ganze ein bisschen transparenter, deswegen kann ich da jetzt auch mal eine Quelle zu einreichen. In Hongkong gibt es jetzt ein neues Gesetz, wenn man die Tiere nicht den Behörden übergibt, dann kriegt man eine Geldstrafe, beziehungsweise eine Gefängnisstrafe. Ja, 2000 Hamster wurden schon getötet, hier beispielsweise an den Hamster. Und eine das sehr klingt für mich, was da passiert ist, ist überhaupt nicht schön. Ich denke mal, ihr kennt auch die Bilder von den Leuten, die auf die Töpfe schlagen, weil sie nichts zu essen haben. Ne, die Leute, die kommunistischen Parteibüros stürmen und da massive Lebensmittel finden, die normalerweise in die Bevölkerung verteilt werden sollte, wo die Kommunisten das im Endeffekt in kapitalistischer Manier in kleine Pakete umpacken und dann an die Bewohner, die seit einer Woche nichts zu essen bekommen haben, verkaufen. Ja. Sehr unschöne Situation, die da gerade in China passiert. Und wirtschaftlich gesehen ist es natürlich auch eine Katastrophe. In 2-3 Monaten wird das auch wieder zu einem Lieferengpass führen, weil dann halt die Schiffe nicht mehr ankommen mit den Baumaterialien und mit den Elektronikteilen und mit allen anderen Sachen, die wir halt aus China die ganze Zeit... Kann ich mal wegen den Tieren nochmal fragen? Gehen die jetzt davon aus, dass man sich an Tieren immer ansteckt oder was? Das ist doch eigentlich totaler Unsinn. Und das ist doch diese Zoonose, die ein ganz seltenes Vorkommen ist, angeblich ist. So, das ist. Ob das Blödsinn ist oder nicht, ist eine Frage. Es gibt dann ist das Tier im Prinzip, funktioniert noch als Fläche sozusagen, wo sich dann der Virus drauf niederlassen kann und dann sich weiter verbreitet oder so. Aber es ist ja eine Fläche sozusagen. Es gibt ja auch Leute, die, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, das ist ein kommunistischer Staat, der halt auch Hongkong jetzt stark unterdrückt. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, Shanghai ist quasi mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen, das hat weniger mit Corona zu tun, als dass eine Strafmaßnahme ist von Xi Jinping gegen politische Gegner, die da in Shanghai sitzen. Ach so. Mhm. Ja, das ist China, ne? Das ist China, das ist Kommunismus, das ist Totalitarismus. Das ist ja irgendwie auch nicht die ganze Stadt politischer Gegner, gut. Wenn man das, kann man es natürlich so gut verstecken, ne? In Darmstadt gab es so eine Zwangsräumung und dann haben sie die Sachen mit dem LKW abgeholt und in so einem Lager eingelagert. Und dann kam nach einer Weile der Gerichtsvollzieher und hat festgestellt, dass die vermeintlich mitgenommene Puppe wohl der Wohnungseigentümer war oder der Wohnungsmieter, den dann sie da mitgeschleppt haben und war schon ein bisschen am Riechen und so. Sehr geil, hat der Spiegel in dem Fall auch noch ein Diskussionsforum zu dem Thema eingerichtet. Da habe ich mir ein bisschen durchgeguckt, also kann ich nur empfehlen. Weiß ich nicht, wie man das verwechseln kann, dass das eine Puppe ist oder ein Mensch, ein Toter. Vielleicht war der ziemlich klein und leicht oder so, gibt ja sehr dünne Menschen so. Also die schreiben in dem Artikel, dass er wohl ausgesehen haben soll wie eine Wiederbelebungspuppe. Ja, den Mund auf oder so, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja gut, vielleicht hat er keine Beine gehabt, das ist ja noch auch vermutet von, dass er dann auch das mit dem Gewicht nicht so ins Gewicht fällt. Bittisch. Ich finde das gut. Ja, solange sie nicht für eine Sextoll gehalten haben, ist doch gut, oder? Ja, oh mein Gott. Die armen Möbelpacker. Bisschen mehr Respekt. Ein Mensch ist gestorben. Ist ja schlimm mit dem. Ja. Hast du auch wieder. Ja, kommen wir zu einem ernsten Thema. Zeitreisen. Zeitreisen sind ja ein Science-Fiction-Trope. Ne, wir kennen es alle mit den Paradoxien und nach dem Motto, reisen wir doch mal in die Vergangenheit und bringen Hitler um und gucken, was passiert. Es gibt ja auch sehr viele mathematische Überlegungen zu diesem Thema. Ja, es gibt einige Physiker, die gesagt haben, Zeitreisen sind ausgeschlossen. Andere Physiker sagen, es gibt gewisse mathematische Begründung, warum Zeitreisen funktionieren können, gerade im Bereich der ganzen Quantenphysik. Und da gibt es jetzt eine ja, es gibt halt Fortschritte in dem Thema. Ja, es gab ja Stephen Hawking, der im Endeffekt die Chronology Projection Conjecture formuliert hat und quasi gesagt hat, Zeitreisen sind nicht möglich, weil Paradoxen mathematisch nicht möglich sind. Ja, so nach dem Motto, ich baue eine Zeitmaschine, reise in der Zeit zurück und mache die Zeitmaschine kaputt. Dann kann ich ja nicht mehr mit dieser Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen und das wäre ein Paradox. Und das ist mathematisch ausgeschlossen. Soweit die Mathematik. Allerdings neueste Erkenntnisse in der Quantenphysik zeigen, dass quasi diese Theorie von verschiedenen parallelen Zeitdimensionen mathematisch darstellbar ist. Ja, und im Endeffekt, man bräuchte negative Energie für Zeitreisen und so weiter und so fort. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber generell hieß es halt immer, in der Physik, Zeitreisen sind ausgeschlossen wegen diesen Paradoxen. Und weil Paradoxe mathematisch nicht möglich sind, sind Zeitreisen ausgeschlossen. Allerdings, wenn es jetzt eine mathematische Grundlage gibt, dass es halt so Paralleldimensionen gibt, wie man das ja so aus Science Fiction teilweise auch kennt, wenn das mathematisch nachgewiesen werden kann, dann wären Zeitreisen rein theoretisch möglich, wenn wir irgendwelche Materialien finden würden, die negative Energien erzeugen können. Also quasi, Zeitreisen sind tatsächlich nicht mehr ausgeschlossen. Ein neuer Stand der Wissenschaft. Ja, da gibt es gerade mehrere Gruppen, die parallel zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen sind. Und ja, aber der Punkt ist der, wenn Zeitreisen möglich sein sollten, werden wir es nie mitbekommen, weil wir ja in der Paralleldimension sind, wo es keine Auswirkungen hat, wenn in der Vergangenheit der Hitler umgebracht wird. Also, ja. Und was ist mit Doc Brown? Muss der immer im Wilden Westen bleiben eigentlich? Wer ist Doc Brown? Ja, es gibt halt eine Variante von dem Doc Brown, der im Wilden Westen ist, und eine, die, wo der halt wieder zurückgekommen ist. Und einer, der von den libyschen Terroristen erschossen worden ist. Da hätte die Finger von dem Uran lassen sollen. Das gehört in die Hirschquelle. Ja, das ist alles sehr theoretisch. Ja, man braucht schon ganz schön viel Hirschquellenwasser, um diese Zeitmaschine anzutreiben, das ist klar. Und das ist mit dem Naturschutz nicht vereinbar, deswegen besser die Finger davon lassen. Beim Freitag schreibt Frau Bella darüber, dass wir den Homo sapiens aufgeben können, angeblich. Es ist amtlich eben, weil Deutschland sein Klimaziel zum zweiten Mal verfehlt hat in Folge. Ach, verdammt. Ja, das hier. Wir sind die letzte Gender-Ration. Genau. Im Namen der Treibhausgasemissionen gegenüber dem Vorjahr sogar um 4,5% zu. Naja, das ist nicht nur ein bisschen mehr, nein, das ist historisch viel mehr, behauptet sie. Das ist die größte prozentuale Zunahme der Treibhausgasemissionen seit 1990. Ja, und so weiter und so fort. Und am Ende meint sie eben, ja, wir können ruhig so weitermachen, wir müssten nur dann eben darauf verzichten, dass das Homo sapiens weiter existiert. Ja, ich dachte mir so, vielleicht gibt es eine Weiterentwicklung des Homo sapiens, wäre ja auch okay. Ne? Aber ich glaube, so hat es das nicht gemeint. Ne? Dann mit Autopilot. Ja, vielleicht. Und elektrischer. Atomgetrieben. Ja. Ich sage ja immer, in Zukunft ist alles atomgetrieben. Autos, LKWs, Schiffe, Flugzeuge. Oder wir werden einfach grün. Und es gibt garantiert eine Paralleldimension, wo das der Fall ist. Wir machen Photosynthese. Das gibt es garantiert, ehrlich. Das ist ja eine gewagte Aussage, muss ich mal sagen. So wie wir ja quasi ja auch in unserer Raumstation hier überleben mit Photosynthese. Aber gerade so. Ja. Ich hätte schon gern mal wieder eine Banane. Ach ja. Eine Banane. Bananenpower. Die wachsen wir uns aber nicht. Aber wenn du eine Banane isst, haben die Russen gewonnen. Oh. Echt? die Treibhausemissionen, die werden uns alle bekommen, vor allem hier im Weltraum. Weltraum hört dich niemand unbedingt schützen. Tja, ein bisschen übertrieben. Dann sterben wir halt aus. Ach, so ein Blödsinn. Nun ließen Forscher den südkoreanischen Supercomputer Aleph über 6 Monate hinweg nonstop durchrechnen. Dann weiß er sich hinterher alles Bescheid. Und der errechnete die längste umfassende Klimamodellsimulation aller Zeiten. Das Ergebnis: klimatische Veränderungen hatten einen großen Einfluss darauf, wo unsere Vorfahren lebten und wer wir heute sind. Ja, bevor man Häuser hatte und ja. Na, aber gut. Die hohle Erde haben die noch nicht errechnet, oder? Ach Mensch, wie viele Bitcoin hätte man mit dem Strom meinen können? Hm? Lasst es euch gut gehen da draußen. Lest Miete pro Kopf und Knicklicht und geht auf thatsafespace.com. In Wald. thatsafespace.net. Ich glaube, das mit dem Safe Space, das empfehlen wir nicht mehr. Der hat heute einen Stream gehabt hier, parallel zu uns. Was? Konkurrenzprogramm. Okay, oder da würde ich vorschlagen, dass wir umfängliche Sanktionen sofort. Würde ich auch sagen. Ja. Ich denke mal schon, die seinen Oligarchenstatus kann er schon mal in den Ofen schieben. Ne? Okay, Leute, nächste Woche liefern wir euch wieder schwere Affen. Bis dahin. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Ja. So, ich wollte gar nichts mehr. Hier erstmal was essen, glaube ich. Lasst es euch gut gehen. Jo, dir auch. Tschüss. Danke fürs Zuhören und Reinschalten und so. Bis dann. Drückt die Glocke. Goldorb Access. Die Glocke.